Also, was ich jetzt vorhabe, ist Folgendes. Ich möchte durchaus praktisch eine Einführung in den Anfang dieses ökonomischen und ökonomiekritischen Hauptwerks von Karl Marx machen. Also tatsächlich die ersten Seiten dieses Buches mal durchnehmen und daran zeigen, wie sehr viel Kritik, wie sehr viel Auskunft über diese Wirtschaftsweise da schon drinsteckt. Dabei will ich bloß eine methodische Bemerkung vorausschicken. Man muss das Kapital von Marx wie eigentlich jede Theorie als Erklärung der Welt nehmen, in der man lebt. Versuchen, die Gedanken, die dort aufgeschrieben sind, verstehen. Und wenn man sie verstanden hat, prüfen, ob man sie übernehmen will oder ob man sie ablehnen will. Wenn man sie ablehnen will, dann schmeißt man das Buch weg und kann es vergessen. Wenn man sie übernehmen will, dann hat man sie übernommen, dann braucht man das Buch eigentlich auch nicht mehr. Mehr als die Erklärung, die man sich selber von der Welt macht, bei der Erklärung helfen, tut so ein Buch sowieso nicht. Aber dabei ist es wichtig, dass man die Auskünfte, die dort stehen, immer gleich als Auskünfte über die Gegenstände, über die Welt, die wir kennen, liest. Und es nicht so macht, wie es an der Universität üblich ist. Theorien als Theorien lernen, Theorien nacherzählen lernen, dann Theorien als begriffliche Konstruktionen, kunstreiche begriffliche Konstruktionen würdigen, fragen, ob Marx als Dialektiker zu verstehen sei, ob man mit Hegels Logik Marx näher an Marx rankommt und solche Fragen. Und dann mit all dem hinterher sich eine ganze Schrift als Befolgung einer Methodologie erklärt, wo man eigentlich einen Zirkel leistet. Ja, am Schluss kommt raus, die Schrift befolgt die Methodologie, die man in ihr findet. Sie befolgt die methodischen Vorschriften, die man aus ihr rausliest. Und womöglich dann ganz am Schluss die Frage stellt, und hat es eigentlich alles was mit der Welt zu tun? Ja, und das ist jetzt kein Spott, den ich einfach so treibe. Es gibt jetzt ein neues Buch über das Kapitallesen, heißt es. Das Kapitallesen, ein aktuelles Buch. Und dort wollen Sie zum Beispiel den Gegenstandsbezug der Kategorien thematisieren. Ja, das ist sowas. Erst liest man das Buch und dann fragt man sich, hat es eigentlich mit der Wirklichkeit was zu tun? Also, so wie ich drüber reden will, muss deutlich sein, die Frage, ob das mit der Wirklichkeit was zu tun hat, gibt es gar nicht, weil man redet von allem Anfang an über die Wirklichkeit. Das Zweite, was ich vorausschicken will, ist, ich will eigentlich nur einen Gedanken, nämlich, wie verhält sich Arbeit und Reichtum in dieser Wirtschaftsweise? Nur den Gedanken, den lese ich schon, da finde ich schon was raus über dieses Verhältnis in den ersten paar Seiten des Buches. Das soll behandelt werden und dann soll dieser enge Zusammenhang, Arbeit und Reichtum, wie stehen die zueinander? Der Zusammenhang soll über eigentlich das ganze Werk hinweg verfolgt werden. Das sind dann die letzten Zitate auf der Rückseite dieses Zettels, den ich da jetzt verteilt habe. Aber jetzt fangen wir einfach vorne an. Das Buch beginnt mit dem Aufgreifen eines unbestreitbaren Faktums. Also der geniale, berühmte erste Satz von dem Marx: Der Reichtum der Gesellschaften, davon gibt es genug von den Zetteln. Also immer noch, wenn jemand der Zettel fehlt. Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung. Die einzelne Ware als ihre Elementarform. Gebrauchswerte bilden den stofflichen Inhalt des Reichtums, welches immer seine gesellschaftliche Form sei. In der von uns betrachteten Gesellschaft bilden sie zugleich die stofflichen Träger des Tauschwerts. Also, erste Botschaft, der Reichtum dieser Gesellschaft ist eine ungeheure Warensammlung. Was heißt es? Alle produzierten Dinge sind käuflich. Man kann alles kaufen, muss allerdings auch alles kaufen, was man braucht. Der Reichtum existiert in der Form von Waren. Was heißt das? Das heißt, diese Waren sind einerseits nützliche Dinge. Gebrauchswerte. Das Wort Gebrauchswert ist bloß ein Wort für nützliche Dinge. Nützliche Dinge, die irgendein Bedürfnis befriedigen. Und in jeder Gesellschaft der Welt besteht der Reichtum in nützlichen Dingen, die Bedürfnisse befriedigen. Das ist nichts Besonderes, das ist eine Selbstverständlichkeit. Bei den Bedürfnissen brauchen wir jetzt nicht kleinlich sein, das sind natürlich die notwendigen, sinnreichen Bedürfnisse wie Essen und Trinken und so weiter. Aber da braucht man jetzt nicht kritisch werden und sagen, aber Klingeltöne für Handys sind doch keine Gebrauchswerte. Doch, das sind auch Gebrauchswerte, wenn es jemand nützlich findet und dafür Geld hinlegt, ist das auch ein Gebrauchswert. Das interessiert uns jetzt nicht, ob das von irgendeinem anderen Standpunkt aus ein blödsinniges Bedürfnis ist. Es ist ein Bedürfnis, das wird befriedigt und insofern ist das Ding ein Gebrauchswert. Aber in unserer Gesellschaft, in der kapitalistischen Produktionsweise, sind die Gebrauchswerte zugleich Träger des Tauschwerts. Das heißt, als Waren sind sie käuflich, tauschen sich in irgendeiner Proportion gegen andere Ware oder wir wissen praktisch, wenn die Verhältnisse mal entwickelt sind, gegen Geld aus. Man tauscht Ware, produzierte Dinge gegen Geld. Die Waren sind Träger des Tauschwerts. Jetzt geht die ganze Theorie nicht weiter über den Gebrauchswert, weil den gibt es ja in jeder Gesellschaft. Das ist ja die selbstverständliche Seite. Sondern sie geht weiter über den Tauschwert. Was ist das? Worin besteht der? Worauf beruht der Tauschwert der Waren? Also, nächstes Zitat. Der Tauschwert erscheint zunächst als das quantitative Verhältnis, die Proportion, worin sich die Gebrauchswerte einer Art gegen Gebrauchswerte anderer Art austauschen. Ganz was Einfaches. Die Relation eben. Da x Stiefelwichse, ebenso y Seite, ebenso z Gold und so weiter der Tauschwert von einem Quarter Weizen ist, müssen x Stiefelwichse, y Seite, z Gold und so weiter durcheinander ersetzbare oder einander gleich große Tauschwerte sein. Übrigens, bis hierher, glaube ich, wird auch von der Volkswirtschaftslehre her kein Mensch widersprechen wollen. Ja, so ist es, sagt jeder. Waren tauschen sich gegeneinander aus. Eine Ware tauscht sich nicht nur gegen eine Ware, sondern gegen den ganzen Kosmos der Warenwelt aus. Und insofern eine Ware viele Tauschwerte hat, einen Y Gold, X Stiefelwichse, Z Seide und so weiter, haben die alle untereinander etwas Gleiches. Auch dann tauscht sich auch Z Gold gegen X Stiefelwichse, wenn X Stiefelwichse sich gegen einen Quarter Weizen und Z Gold gegen einen Quarter Weizen austauschen. Dann tauschen sich auch die untereinander aus und dann, das ist jetzt das nächste Zitat, dann drücken die Tauschwerte der Waren alle miteinander etwas Gleiches aus. Eine Größe, die diese Ware an sich hat, nicht nur im Verhältnis zu einer anderen Ware, sondern zu allen anderen. Die gültigen Tauschwerte derselben Ware drücken ein Gleiches aus. Beide getauschten Dinge sind gleich einem Dritten, das an und für sich weder das eine noch das andere ist. Es ist vielleicht noch wichtig, das hier zu erwähnen, an und für sich weder das eine noch das andere ist. Beim Austausch, kennt jeder aus seiner Erfahrung, ist nichts Schwieriges, beim Austausch tauscht man immer Gebrauchswerte verschiedener Art gegeneinander aus. Kein Mensch tauscht Stiefelwichse gegen Stiefelwichse. Die hat man ja schon. Zum Tausch gehört, dass Gebrauchswerte verschiedener Art einander gleichgesetzt werden. Füreinander hingegeben werden. Man gibt sie und nimmt sie. Die Tauschrelation kann also nichts zu tun haben mit dem Gebrauchswert. Die Tauschrelation der beiden Waren ist an und für sich etwas anderes als sei es Stiefelwichse, sei es Gold. Was ist nun dieses gemeinsame Dritte, das beiden Waren gemein ist, die gegeneinander ausgetauscht werden? Naja, der Marx stürzt sich da nicht groß in argumentative Unkosten. Das ist ihm eine Selbstverständlichkeit und er sagt sie auch so selbstverständlich hin. Sieht man nun ab vom Gebrauchswert der Warenkörper, so bleibt ihnen nur noch eine Eigenschaft, die von Arbeitsprodukten. Diese Dinge stellen nur noch dar, dass in ihrer Produktion menschliche Arbeitskraft verausgabt, menschliche Arbeit aufgehäuft ist. Als Kristalle dieser ihnen gemeinschaftlichen Substanz sind sie Werte, Warenwerte. Er sagt einfach, es ist doch klar, der Reichtum dieser Gesellschaft besteht in produzierten Dingen. Was übrigens nicht produziert werden muss, um es zu konsumieren, kennt auch die Volkswirtschaftslehre, das sind die freien Güter wie frische Luft. Dafür zahlt man nichts, ist auch nichts wert. Nur wenn die Luft nicht mehr frisch ist oder wenn trinkbares Wasser erst zubereitet werden muss, naja, dann kostet es auch was. Aber freie Güter, ja, was man nicht herstellen muss, kann nützlich sein, wie frische Luft. Kann nützlich sein, aber ist keine Ware, weil es nicht produziert werden muss. Also die ausgetauscht werden produzierte Dinge, verschiedene produzierte Dinge werden gegeneinander getauscht. Ja, was ist ihnen gemein? Dass sie produzierte Dinge sind. So, das ist alles sehr billig und primitiv und alles ganz harmlos. Ausgerechnet diese dürftige Botschaft hat in der Theoriegeschichte und in der Geschichte des politischen Streits eine enorme Karriere gemacht. Diese wenigen Sätze gelten als, das ist die Arbeitswertlehre von Marx. Und diese Arbeitswertlehre von Marx ist von der Volkswirtschaftslehre rundweg abgelehnt worden. Ja, der Marx war ein Ökonom in seiner Zeit, das steht in unserem Werbetext auch. Und alle möglichen erinnern sich heute noch an den Marx. Die Philosophen im philosophischen Seminar an der Uni kann man mal Marx-Seminar kriegen. Bei den Soziologen wird Marx mal geschätzt, aber die Ökonomen, dort hat er keine Existenz. Dort existiert er nicht mehr. Aber es gab mal eine Zeit der Auseinandersetzung der Volkswirtschaftslehre mit dem Marx. Und das war so ungefähr 1890 bis 1910. Zeit des Aufstiegs der Sozialdemokratischen Partei, Zeit der Verankerung des Marxismus in den linken Parteien. Und in der Zeit haben Nationalökonomen gesagt, na also das geht nicht mit dem Marx. Da müssen wir mal widersprechen. Und da sind die sich, die beiden Seiten, die alten Sozialisten und die Volkswirtschaftslehrer, sind sich eigentlich von einem entgegengesetzten parteiischen Standpunkt aus einig gewesen. Dieser Satz, die Arbeitswertlehre, hat einen hohen politischen Stellenwert. Nämlich, wenn man den Satz mitmacht, dass der Wert der Waren, wie auch immer, auf Arbeit zurückgeht, dann ist der Arbeiter mit seiner Arbeit die Quelle allen Reichtums. Wenn man das zugibt, dann ist der Gewinn ein Unrecht. Und die alten Sozialisten haben keine Idee davon, dass der Marx den Wert kritisiert. Da komme ich später noch drauf. Dass der Marx wertschaffende Arbeit für was ganz Schlimmes hält. Keine Idee davon. Die waren stolz drauf, dass sie sagen konnten, der Marx hat es bewiesen, unsere Leute, die Arbeiter, schaffen den ganzen Reichtum. Dann haben sie doch auch Anspruch auf mehr davon, als sie jetzt kriegen. Die haben den Marx als einen Autor genommen, der Ansprüche auf Lohnerhöhung rechtfertigt. Den vollen Arbeitsertrag haben die alten Sozialisten eingeklagt. Und genau mit derselben Optik haben die Vertreter der Volkswirtschaftslehre gesagt, ja, wenn man zugibt, dass die Arbeit in Wert schafft, dann muss man auch zugeben, dass der Mehrwert, dass der Gewinn der Unternehmer irgendwas weggenommenes ist. Wenn man das zugibt, hat unsere Wirtschaftsweise irgendwie ihr Recht verloren. Also haben die Volkswirtschaftslehrer gesagt, kann man das nicht zugeben. Dann brauchen wir eine andere Theorie der Austauschverhältnisse der Waren. Wir müssen weg von der objektiven Wertlehre, wir brauchen eine subjektive Wertlehre und wir sagen einfach jetzt was Neues. Wir sagen, ausgetauscht wird nicht, wie auch immer, nach inkorporierter Arbeit, sondern ausgetauscht wird nach Nutzenerwägungen der Tauschenden. Ja, sie haben die Grenznutzenschule gegründet und haben eben die objektive Wertlehre angegriffen und gesagt, nein, stattdessen, wir machen eine subjektive Wertlehre. Wert ist der Nutzen, den der Käufer der Ware beimisst. Ja, sodass sich der Austausch aus einem Vergleich der Nutzen der beiden Güter ergibt. Für sich genommen ein grundverkehrter Gedanke. Weil man kann den Nutzen von zwei verschiedenen Gebrauchswerten in gar keiner Weise vergleichen. Machen wir mal das Gedankenexperiment. Nehmen wir irgendwie zwei nützliche Dinge, Tisch und Bett. Was ist nützlicher? Ja, die Frage, was ist nützlicher, Tisch oder Bett, ist eine Unsinnsfrage. Weil die Antwort in jedem Fall heißen muss, das kommt drauf an, was man vorhat. Ja, wer aufrecht sitzen und essen will, der ist mit dem Tisch besser bedient. Wer sich zum Schlafen hinlegen will, kann mit dem Tisch gar nichts anfangen, braucht ein Bett. Ein Bett ist nützlich für das Bedürfnis des Schlafens. Ein Tisch ist nützlich für das Bedürfnis, dran sitzen, essen, schreiben, was immer. Aber ein Vergleich des Nutzens von Tisch und Bett ist unmöglich. Man kann auch eben nicht den Vergleich eines Romans mit Cola anstellen. Man kann den Nutzen von so Dingen nicht vergleichen. Es ist nicht zu machen. Und die Volkswirtschaftslehre, lustig, irgendwie haben sie auch gemerkt, dass das nicht geht. Haben sie gesagt, also gut, sie geben es zu, Tisch und Bett kann man nicht vergleichen, aber Delta-Tisch und Delta-Bett kann man schon vergleichen. Wer es nicht kennt, kennt es nicht, das muss man ein bisschen Volkswirtschaftslehre studiert haben, das ist nicht der Nutzen, sondern das Quantum an Nutzenzuwachs vom letzten Quantum Tisch, das ich kaufe. Ja, das versteht jetzt halt nicht gleich jeder. Das ist die Vorstellung, der Nutzen nimmt ab mit dem Grad der Sättigung. Auch der Gedanke ist verkehrt, weil Sättigung ist Sättigung. Hinterher ist der Nutzen 0, vorher ist der Nutzen 100. So zu tun, wie der Nutzen der Brötchen nimmt nach dem dritten langsam ab. Ja, das ist die Vorstellung, sodass dann beim vierten, fünften Brötchen fragt man sich, will ich jetzt lieber nicht einen Schluck Bier statt dem nächsten Brötchen. Und das ist dieses Delta. Und es ist aber alles gar nicht wichtig. Die Volkswirtschaftslehre ersetzt den Gedanken der Wertlehre durch Nutzenerwägungen. Und weil der Nutzen von Tisch und Bett so einfach nicht zu vergleichen ist, vergleichen Sie den Nutzenzuwachs vom letzten Quäntchen Tisch und letzten Quäntchen Bett. Immer natürlich vorausgesetzt, dass überhaupt quantifizierbare Güter dabei im Spiel sind. Aber das ist gar nicht so wichtig. Ich wollte erstmal auf was Wichtiges hinweisen. Eine Sache, die eine Trivialität ist. Es werden produzierte Dinge ausgetauscht. Die Gebrauchswerte, die ausgetauscht werden, sind verschieden. Im Gebrauchswert kann der Grund der Austauschrelation nicht liegen, denn als Gebrauchswerte haben sie nichts gemein, die beiden Sachen, die in den Austausch gezogen werden. Ihre Gemeinsamkeit ist Arbeitsprodukt, basta. Dieser primitive Gedanke hat eine politische Karriere hinter sich. Das war der Streit der Volkswirtschaftslehre mit den Marxisten. Nicht nur mit den Marxisten, muss man sogar sagen, sondern mit der ganzen ökonomischen Klassik, die vor Marx war, also Smith und Ricardo auch schon. Also die britische klassische Nationalökonomie ist heute ja genauso abgelehnt wie der Marx. Eine Karriere bloß deswegen, weil die Sozialisten den Satz missverstanden haben als, das ist die Rechtfertigung von Arbeiteransprüchen. Und genau aus demselben Grund haben die Vertreter, die ideologischen Vertreter dieser Wirtschaftsweise gesagt, diese Ansprüche muss man zurückweisen, dann darf man die Theorie nicht akzeptieren, mit der sie legitimiert werden. Wie haben Sie dann die Sache theoretisch angegriffen? Denn wenn ich von den Nutzenerwägungen jetzt rede, wie gerade, dann muss ich ja sagen, das ist ja sozusagen das Gegenangebot der Volkswirtschaftslehre. Das ist die Alternative, die Sie anbieten. Was waren die Argumente, mit denen die Volkswirtschaftslehre gesagt hat, das stimmt ja nicht mit der inkorporierten Arbeit, die die Austauschrelationen regelt? Da haben sie Argumente aufgebracht, die gehen etwa so. Es waren drei verschiedene Autoren. Wer das nachlesen will, es gibt bei uns eine Broschüre, die heißt Die Mikroökonomie. Da ist die Geschichte der Nationalökonomie und gerade die Entstehung der Grenznutzenschule, was immer noch die theoretische Basis der modernen Volkswirtschaftslehre ist. Das ist da abgehandelt und als Gedankengebäude kritisiert und gesagt, warum die so verkehrt sind, die Auffassungen, die da vertreten werden. Die Argumente, mit denen die da angetreten sind, haben im Wesentlichen den Charakter, dass sie sagen, selten werden die Waren exakt nach dem Arbeitsaufwand in Stunden, der getrieben worden ist, für sie ausgetauscht. Selten exakt, sagt der eine. Der nächste sagt, das mit der Arbeitswertlehre kann überhaupt nicht stimmen, weil der Wert der Waren hängt vom Bedarf ab. In der Wüste kann ein Glas Wasser ein Vermögen wert sein. Und wer die Literatur kennt, weiß, in irgendeinem der Shakespeare'schen Königsdramen sagt mal ein König, a kingdom for a horse. Ja, er sagt sogar, a horse, a kingdom for a horse. Naja, dieser Mann war nicht auf einem Pferdemarkt. Der war auf einem Schlachtfeld und da ist ihm das Pferd gerade weggeschossen worden. Was will ich damit sagen? Ja, in der Wüste, wo es kein Wasser gibt und wo einer gerade verdurstet, mag er alles hergeben für einen Schluck Wasser. Auf einem Markt, wo Getränke feilgeboten werden, würde er das nicht tun. Der König vom Shakespeare gibt sein Königreich her für ein Pferd, aber bloß weil es kein Pferd gibt. Auf einem Pferdemarkt würde er den Preis für Pferde bezahlt haben. Uns interessiert nicht, was das Glas Wasser in der Wüste kostet, sondern was Dinge auf einem Markt kosten. Wir wollen die Marktwirtschaft erklären, in der wir leben. Und da sind die Dinge auf einem Markt vorhanden und nicht so ein Mangel, dass man ein Vermögen dafür zahlt. Also wir wollen wissen, was die Dinge kosten, wenn Angebot und Nachfrage so etwa ausgeglichen sind. Dagegen ist der Einwand, wenn Angebot und Nachfrage extrem abweichen, gibt es extreme Preise, den man nicht bestreiten mag, den Einwand. Der ist aber unpassend für die Erklärung eines Marktes. Der Dritte kommt und sagt, er kennt noch was, Kunstwerke. Kunstwerke, Unikate, sind manchmal von einem unschätzbaren Wert. Mag sein, Unikate. Ja, da wenn man halt ein berühmter Maler ist wie der Picasso, dann kann man eine Million für ein Gemälde herbringen. Da fragt niemand, wie viele Arbeitsstunden stecken da drin. Das ist schon klar. Aber das Ding ist halt ein Unikat. Uns interessiert der Preis reproduzierbarer Güter. Die dauernd immer neu hergestellt werden. Die, von denen immer wieder genug hergestellt werden. Also, es ist ein merkwürdiger Angriff, der da geritten worden ist, mit den Argumenten, selten wird exakt zu den inkorporierten Arbeitszeiten ausgetauscht, in der Wüste kostet ein Glas Wasser unendlich viel und Kunstwerke haben sowieso überhaupt nicht erklärbare Preise. Weil diese Sorte Angriff hat sowas Schräges, dass man sie einfach umgekehrt lesen kann. Nämlich, so ungefähr wird auf Märkten mit reproduzierbaren Gütern schon so etwa nach Arbeitszeiten ausgetauscht. Also wenn die Kritik, die sagt, selten genau nach Arbeit und in der Wüste und bei nicht reproduzierbaren Dingern schon gleich nicht, das kann man wie das Gegenteil lesen. Also es ist eine Kritik, die so windschief ist, dass sie schon fast wie eine Bestätigung der Behauptung wirkt. Sie verrät aber noch was ganz was anderes. Und dazu zählt dann noch das Argument, einer dieser Grenznutzengründer hat noch das Argument eingebracht, der Marx oder seine Vorgänger hätten einfach vergessen, wie unendlich viel Mühe auf die Produktion von Waren aufgewendet worden ist, die nie einen Käufer gefunden haben. Also von wegen inkorporierte Arbeitszeit, die gilt ja überhaupt nicht, denn manche haben sich angestrengt, um was zu produzieren und hat keinen Käufer gefunden und wenn es keinen Käufer findet, dann hat er gar nichts dafür gekriegt für sein Produkt, der Produzent. Diesen Satz als Einwand gegen den Marx bringen, zeugt davon, dass sie das ganze Ding in gar keiner Weise verstanden haben, was der überhaupt sagen will. Übrigens, wenn ich zu schnell bin oder unklar und Bedürfnis nach Zwischenfragen entsteht oder auch nach Widerspruch, seid frei, jederzeit zu unterbrechen, ist kein Problem. Die Theoretiker, die das angegriffen haben mit der Arbeit, zeugen mit ihren Argumenten, wie sie das angreifen, davon, dass sie überhaupt nicht verstanden haben, worum es geht. Eigentlich muss man sagen, die Volkswirtschaftslehre betrachtet das, was der Marx da über den Wert sagt, ungefähr wie das, was sie selber immer probieren, nämlich eine Methode zur Prognose zukünftiger Preise und selber nie schaffen. Wenn sie es schaffen würden, wäre der Theoretiker sofort ein Millionär. Wer heute wirklich sagen kann, was morgen das Öl kostet, wer heute wirklich sagen kann, was morgen das Getreide kostet, hätte einen Goldesel. Ja, die ganzen Börsen mit ihren Auf und Abs leben davon, dass der eine meint, sie steigen und der andere meint, sie sinken und irgendeiner gewinnt und irgendeiner verliert dabei. Wenn wirklich einer ausrechnen könnte, was morgen die Sachen kosten, das wäre ein Ding. Und dieses Bedürfnis gibt es in der Volkswirtschaftslehre natürlich sehr. Und jetzt nehmen Sie Ihr eigenes Zeug, was auch nicht gelingt. Sie schaffen es ja auch nicht, diese Prognose zu machen. Gehen an den Marx ran und sagen, na vielleicht hat der das hingekriegt. Eine Methode der erfolgreichen Prognose von Preisen. Vielleicht kann man die Preise ausrechnen, wenn man die Arbeitszeiten weiß, die aufgewendet worden sind. Aber, das ist eine Hypothese, die muss man erst an der Empirie überprüfen. Und dann sagen sie, na schauen wir uns die Arbeitszeiten an und schauen wir uns die Preise an, die dann bezahlt werden. Naja, so exakt, dass man darauf eine Spekulation gründen könnte, ist es auch nicht. Also die nehmen die Theorie als was, was sie überhaupt nicht ist und überhaupt nicht sein will. Ein Prognoseinstrument für zukünftige Preise. Und messen sie an der Messlatte und lassen sie scheitern an der Messlatte, die überhaupt nicht die ihre ist. Im Gegenteil, Marx erklärt den Wert, und er erklärt den Wert der Waren und darin steckt und ein Teil der Erklärung ist, zu der Erklärung gehört dazu, dass es da nichts auszurechnen und zu prognostizieren gibt. Weil die Preise der Waren Ergebnis eines Kampfes von entgegengesetzten Interessen sind. Und dass der Preis, der dann rauskommt, der dürfe auch überhaupt nicht verstanden werden als faires Entgelt für die aufgewendete Arbeitszeit. Sondern es ist ganz anders. So, und jetzt muss ich nochmal anheben. Jetzt muss ich wieder raus von der Volkswirtschaftslehre und in die Marx-Zitate einsteigen und weiter erläutern, wie, von was für einer Welt da in Wahrheit die Rede ist. Lesen wir das nächste Zitat. Das nächste ist eigentlich bloß der Schönheit halber aufgenommen worden. Das ist aus einem anderen Buch als dem Kapital. Das ist eine frühere Schrift. Und da sagt der Autor eben die schöne Entgegensetzung: als Tauschwert aber wird die Ware immer nur unter dem Gesichtspunkt des Resultats betrachtet. Es handelt sich nicht um den Dienst, den sie leistet, sondern um den Dienst, der ihr geleistet worden ist. Ja, das gefällt mir deswegen, weil da wird eine Entgegensetzung gemacht. Der Gebrauchswert der Ware, das ist der Dienst, den sie leistet. Kauft einer Brot, dann hat er was. Das Brot taugt ihm zum Essen, zur Ernährung, für seine Kalorien. Das Brot leistet einen Dienst. Als Tauschwert, als diese in der Ware steckende Kraft, andere Ware in einer gewissen Quantität sich ja gleichzusetzen, sich gegen andere Ware in der Quantität auszutauschen. Diese Eigenschaft, da zählt das Ding nur unter dem Gesichtspunkt des Resultats. Da zählt der Dienst, der ihr geleistet worden ist in ihrer Herstellung, nicht der Dienst, den sie leistet. Das sind zwei ganz verschiedene Welten. Da kommen wir noch schwer dazu, wie sehr das verschieden ist, der Dienst, den sie leistet und der Dienst, der ihr geleistet worden ist. Die Arbeit jedoch, das ist jetzt wichtig, die Arbeit jedoch, welche die Substanz der Werte bildet, also die Arbeit, die da in der Ware steckt und die das Gesetz des Austauschs ist, ist gleiche menschliche Arbeit, Verausgabung derselben menschlichen Arbeitskraft, gesellschaftliche Durchschnittsarbeitskraft, die in der Produktion einer Ware auch nur die im Durchschnitt notwendige oder gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit braucht. Da wird an was erinnert, da wird gesagt, die Arbeit, die da die Substanz des Wertes bildet, die Arbeit, die den Wert der Ware ausmacht, das ist nicht die individuelle Arbeit, die jemand leistet. Und Ihr Quantität ist nicht die individuelle Zeit, die einer gebraucht hat, um die Ware herzustellen. Die Quantität ist die durchschnittlich notwendige, gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit, die es zur Herstellung einer solchen Ware braucht. Nicht die wirkliche Arbeit wird dem Menschen entgolten, sondern in dem Preis, den er erzielt, erfährt er, ob er überhaupt und in welchem Maß er durchschnittlich notwendige Arbeitszeit verausgabt hat. Es ist also überhaupt nicht der Vergleich, den die Volkswirtschaftslehrer da anstellen. Ich schaue nach, wie lange der gebraucht hat, dann muss ich wissen, wie viel die Sache kostet. Der stimmt ja schon ganz einfach deswegen nicht, weil die Arbeit, die den Wert bildet, ist doch nicht die individuelle Arbeit des Individuums. Auf einem Markt kriegt doch einer nicht entgolden, was er reingesteckt hat, sondern auf einem Markt kriegt er den Preis bezahlt, der halt so bezahlt wird. So, jetzt springen wir nochmal raus. Machen uns mal klar, wovon überhaupt die Rede ist. Wir reden von einer Produktionsweise, von einer Wirtschaft, in der Privateigentümer, Leute, denen das gehört, was sie produzieren. Wir denken uns die Produzenten noch in Einheit, der Arbeitende ist selber der, der die Ware auf den Markt trägt und verkauft, wie es heute noch der kleine Handwerker tut. Ja, im großen Geschäft ist es ja anders, da ist der Unternehmer des Geschäfts ein anderer, als der die Arbeit verrichtet. Aber denken wir es uns so, der Produzent ist zugleich der Verkäufer. Dieser Produzent ist Privateigentümer seines Produkts. Er stellt also für sich was her, was ihm gehört. Er stellt was her, was andere Leute brauchen. Mit seiner Produktion zielt er auf gesellschaftliches Bedürfnis, in jedem Fall. Aber nicht, um das gesellschaftliche Bedürfnis zu befriedigen, sondern um es auszunutzen. Die Bedürftigkeit der anderen ist die Schwäche, an der er sie packt. Wenn ihr mein Zeug braucht, müsst ihr was rausrücken. Von Eigentum, das euch gehört. Insofern produziert der Produzent ein Produkt, das andere brauchen. Für sich produziert er aber eigentlich bloß Eigentum. Der Tauschwert ist der Zweck seiner Produktion. Der Gebrauchswert ist das Mittel. Also, dass er was produziert, was andere brauchen, ist das Mittel dafür, dass er geldwertes Zeug produziert. Und sein Zweck ist der Erlös von Geld dabei. In dem Tausch, in dem dann der Bedarf der Bedürftigen und der Verkaufswille des Produzenten aufeinandertreffen. In dem Tausch will kein Schwein, weder der eine noch der andere, fair den Wert entgelten. Im Gegenteil, der Verkäufer will den größtmöglichen Preis seiner Ware erzielen. Er will den anderen möglichst viel Geld aus der Tasche ziehen. Der Käufer spiegelbildlich. Er möchte das Produkt haben und definitiv so wenig dafür hinlegen, wie irgend geht. Es gibt also keine faire Honorierung des Aufwands, den wer treibt, sondern es gibt einen Kampf von zwei Interessen, die drum ringen, wie angewiesen die jeweils andere Seite auf meine Leistung ist. Wie angewiesen der Bedürftige auf mein Produkt ist. Und natürlich anerkennt er mein Produkt als was, was Geld wert ist, oder was ein Produkt seiner Arbeit wert ist, bloß im Maß, in dem er darauf angewiesen ist. Umgekehrt, der Produzent gibt sein Zeug bloß her, wenn er es an keinen anderen zu einem besseren Preis abgeben kann. Natürlich nimmt er immer den, der ihm mehr bezahlt, zuerst. Also bezahlen im Ergebnis auf einem Markt alle mehr oder weniger das Gleiche und nur im Maß ihrer Angewiesenheit. Dazu kommt, dass die Konkurrenz ja nicht nur eine Konkurrenz ist zwischen dem Anbieter und dem Nachfrager. Es kämpfen ja nicht nur die beiden Interessen miteinander um, wer kann wen besser ausnutzen, sondern es kämpfen ja dann auch noch die Anbieter der Waren untereinander. Also auf einem Markt gibt es nicht einen Bäcker, sondern viele Bäcker. Und viele Müller und. Und die Konkurrenz der Bäcker und der Müller zwingt jeden einzelnen von ihnen dazu, den Versuch, die Bedürftigkeit der Kunden auszubeuten, die Konkurrenz der Anbieter zwingt sie, ihren Versuch, die Kunden auszunutzen, auf das Maß zurückzunehmen, in der Tendenz, im Großen und Ganzen, im Ergebnis dieses Kampfes, auf das Maß zurückzunehmen, in dem auch die anderen die Ware herstellen können. Also der Wert erstmal ist nicht, der Wert der Ware ist nicht in dem Sinn, das, was entgolden wird, sodass irgendwer ausrechnet, wie viel Wert steckt drin und es wird entgolden. Sondern der Wert der Ware ist das Ergebnis eines Kampfes. Und in jedem Einzelfall wird da drüber oder drunter bezahlt. Und Wert ist nicht das, was aktuell bezahlt wird, sondern Wert ist das Gesetz, nach dem sich die Preise im Austausch bewegen. Die sind zum Beispiel, die Nachfrage ist groß, das Bedürfnis ist groß. Die Leute müssen mehr dafür hergeben. Dann steigt der Preis. Das hat für die Produzenten die Bedeutung, na, dann lohnt es sich mehr davon herzustellen. Dann gibt es mehr davon, dann sinkt der Preis. Der Wert ist das Gesetz der Bewegung der Preise, nicht der aktuell bezahlte Preis. So, und im Ergebnis dieses ganzen Kampfes ist dann das, was tatsächlich bezahlt wird, die Anerkennung der Arbeit anderer als Teil der gesellschaftlich notwendigen Arbeit. Aber auch da, wir leben nicht in einer Gesellschaft, in der die Gesellschaftsmitglieder sich die Arbeit teilen und dann sagen, du magst das, du magst jenes. Und wir wissen also, wie viel Arbeit für welchen Sektor gebraucht wird und wie viel Arbeit drinsteckt. Sondern wir leben in einer Gesellschaft, in der jeder für sich den gesellschaftlichen Bedarf auszunutzen versucht. Und deswegen ist die Anerkennung der Arbeit als Teil der gesellschaftlich notwendigen Gesamtarbeit, diese Anerkennung findet statt als Kampf um, wie viel muss man für dein Zeug bezahlen. Das macht jetzt mal deutlich, mehr als die Behauptung, die Produzenten benutzen ihr Arbeitsprodukt und ihren Arbeitsaufwand, um damit um die Aneignung gesellschaftlichen Reichtums, nämlich die Produktion anderer, zu konkurrieren. Mehr ist in der ganzen Arbeitswertlehre überhaupt nicht behauptet. Mit Arbeitsprodukten wird um die Aneignung der Produkte fremder Arbeit konkurriert. Das ist die ganze Arbeitswertlehre. Und die Arbeitswertlehre, die ist so missverstanden, wenn man sagt, wird eigentlich genau zu den inkorporierten Arbeitsquanta ausgetauscht. Natürlich nicht. Wäre ja der reine Zufall, wenn genau zu den Quanta ausgetauscht werden würde. Da merkt man, wie das missverstanden ist, wenn man sagt, der Marx hat eine Hypothese aufgestellt, nämlich der Austausch reguliert sich über die inkorporierten Arbeitszeiten. Und jetzt machen wir mal eine Überprüfung an der Empirie, ob die Theorie stimmt. Und dazu hat der Marx sich zu seinen Lebzeiten selber noch geäußert, nämlich in einem sehr schönen Brief an den Kugelmann, einen Freund von ihm. Und da redet er eben drüber, dass diese Forderung, man müsste den Wert beweisen, man müsste beweisen, dass zum Wert ausgetauscht wird, dass diese Forderung nicht bloß verkehrt ist, sondern von einem vollkommenen Missverständnis dessen zeugt, was überhaupt behauptet werden sollte. Jetzt lese ich mal dieses Zitat, ja? Das Geschwätz über die Notwendigkeit, den Wertbegriff zu beweisen, beruht nur auf vollständigster Unwissenheit, sowohl über die Sache, um die es sich handelt, als die Methode der Wissenschaft. Dass jede Nation verrecken würde, die, ich will nicht sagen für ein Jahr, sondern für ein paar Wochen die Arbeit einstellte, weiß jedes Kind. Ebenso weiß es, dass die den verschiedenen Bedürfnismassen entsprechenden Massen von Produktion, von Produkten verschiedene und quantitativ bestimmte Massen der gesellschaftlichen Gesamtarbeit erheischen. Dass diese Notwendigkeit der Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit in bestimmten Proportionen durchaus nicht, die ist verkehrt, durchaus nicht durch die bestimmte Form der gesellschaftlichen Produktion aufgehoben, sondern nur ihre Erscheinungsweise ändern kann, ist self-evident. Und die Form, worin sich diese proportionale Verteilung der Arbeit durchsetzt in einem Gesellschaftszustand, wo der Zusammenhang der gesellschaftlichen Arbeit sich als Privataustausch der individuellen Arbeitsprodukte geltend macht, ist eben der Tauschwert dieser Produkte. Haben das alle verstehen können? Also ich erläutere nochmal die einzelnen Sätze. Marx wehrt sich dagegen, dass irgendwelche sagen, man müsste beweisen, dass die Waren zum Wert ausgetauscht werden. Den Wertbegriff beweisen. Diese Forderung beruht auf dem Missverständnis, sowohl was die Sache betrifft, wie auch wie die Wissenschaft vorgeht. Und dann erläutert er erstmal, selbstverständlich leben alle Gesellschaften von den Produkten ihrer Arbeit. Gesellschaften würden verrecken, wenn sie die Arbeit einstellen. Und genauso ist klar, dass die verschiedenen Bedürfnisse, die in so einer Gesellschaft befriedigt werden müssen, natürlich eine Verteilung der Arbeit auf verschiedene Branchen, auf verschiedene Sektoren der Arbeit, auf die Herstellung der Lebensmittel, auf die Herstellung der Behausungen, auf die Herstellung der Verkehrsmittel, auf die Bedienung der Verkehrsmittel und so weiter. Dass die Bedienung der verschiedenen Bedürfnisse eine Verteilung der Arbeit auf die verschiedenen Abteilungen von Produktion und Dienstleistung verlangt. Dass also die Arbeit, man kann nicht die gesellschaftliche Gesamtarbeit anwenden, sondern die muss verteilt werden auf bestimmte Sektoren. In einer kommunistischen Gesellschaft würde ein Plan gemacht und da würde gesagt, für die Getreideproduktion brauchen wir sowieso so und so viel, für die Eisenbahn brauchen wir so und so viel und so weiter und so weiter. In einer Gesellschaft aber, in der die Verteilung der Arbeit nicht geplant und nicht organisiert ist, worin sich also der Zusammenhang der gesellschaftlichen Arbeit nur über den Privataustausch von individuellen Produktionen ergibt, da ergibt sich die proportionale Verteilung auf die Sphären über das, was der Einzelne für sein Produkt kriegen kann. Wenn er wenig kriegen kann und verhungert, hört er auf, das Zeug herzustellen und schaut, ob er nicht in einen anderen Sektor geht, wo Arbeitsbedarf herrscht und er deswegen mit für seine Mühsal was erlösen kann. Tauschwert ist nichts anderes, als dass sich geltend machen von gesellschaftlich notwendiger Arbeit an lauter Produktionen, bei denen die Produzenten noch nicht mal wussten, ob das Produkt, das sie herstellen, überhaupt gebraucht wird. Sie erfahren hinterher, ob sie gesellschaftlich notwendige Arbeit verrichtet haben und in welchem Maß. Eine gesellschaftlich notwendige Arbeit hat eine ganz andere Bedeutung als, das kann man ausrechnen. In einer Gesellschaft, in der über die Anarchie des Marktes der Zusammenhang der Arbeiten hergestellt wird, ergibt sich in dem, was man erlöst, ob es gesellschaftlich notwendig war. Das alles ist der Volkswirtschaftslehre irgendwie bekannt. Sie wissen ja auch, dass die Marktakteure grenzenlos egoistisch ist, jeder nur seinen Nutzen sucht und die anderen auszunutzen sucht. Das ist denen ja bekannt, das ist ja nicht die Frage. Aber die haben eine Antwort, die sagen, die unsichtbare Hand des Marktes wendet es letztlich alles zum Guten. Die sagen, der ganze Austausch, die Konkurrenz von Anbietern und Nachfragern über die unsichtbare Hand des Marktes findet eine Ex-Post-Koordination der Teilarbeiten statt und am Schluss wird doch der größte Nutzen für die größte Zahl erzeugt. Und auch diese Geschichte, die ich vorhin schon erzählt habe, nämlich ausgetauscht wird nach Nutzenquanta, nach Nutzenerwägungen der Tauschenden, am Schluss bleibt die Botschaft, der Tausch ist sehr nützlich für die Menschen. Die übersetzen, am Schluss übersetzt die Volkswirtschaftslehre den ganzen Tauschwert in einen raffinierten Umweg zur Förderung des Gebrauchswerts. Ja, Gebrauchswert, das sind die nützlichen Dinge. Das ist der Nutzen, der in der Konsumtion gewonnen wird. Und die Volkswirtschaftslehre und anders kann sich kein Mensch eine vernünftige Wirtschaft vorstellen, als in letzter Instanz dient die der Versorgung der Menschen, dient die der Stiftung von konsumtivem Nutzen. Und das können auch die sich nicht anders vorstellen. Aber die übersetzen den ganzen Tauschwert, eben die Wertseite der Arbeitsprodukte, übersetzen sie als, das ist ein Trick, das ist ein Umweg zur Beförderung des Gebrauchswerts. Tatsächlich ist es andersrum. Schon bei jedem einzelnen Produzenten ist es anders. Bei ihm ist der Gebrauchswert, den er herstellt, das Mittel, Tauschwert zu produzieren. Und Tauschwert in die Hand zu kriegen, nämlich Geld in die Hand zu kriegen. Geld ist der Zweck der Produktion. Und das Geld, der Zweck der Produktion ist, übersetzt sich nie mehr zurück in Nutzen. Übersetzt sich nie mehr zurück in Tauschwert, in Gebrauchswert. Da will ich mal drei Konsequenzen erläutern, die unmittelbar schon aus dem folgen, was wir bisher haben. Eine Warenproduktion, Privatproduzenten versuchen, das gesellschaftliche Bedürfnis am Markt auszunutzen und sich Geld anzueignen. Das hat Konsequenzen. Die erste Konsequenz ist, wenn den Bedürfnissen nur deswegen ein Angebot gemacht wird, damit man sie als Quelle von Eigentum, als Quelle von Geld ausnutzen kann. Ja, wenn der Produzent dem Konsumenten ein Angebot macht, ich produziere was, was du brauchst, aber ich tue das nur, damit du mir Geld gibst, dann ist eins schon mal klar, Bedürfnisse, die nicht zahlen können, haben ökonomisch in dieser Wirtschaftsweise keine Existenz. Bedürfnisse, die nicht zahlen können, denen wird überhaupt kein Angebot gemacht. Deswegen gibt es in einer Wirtschaftsweise, in der für den Markt produziert wird, neben dem größten Reichtum die größte Not. Ein ganzer Teil der Bevölkerung, der nicht zahlen kann, ist mit seinen Bedürfnissen ökonomisch einfach nicht existent. Sie sind keine Nachfrager, also sind sie auch. Sie können nicht zahlen, also wird ihrem Bedürfnis gar kein Angebot gemacht. In einer solchen Gesellschaft ist auch die vernünftige Reihenfolge ausgeschlossen. Vernünftige Reihenfolge soll heißen, Wichtiges zuerst. Erst das Notwendige, dann der Luxus. Nicht bei uns. Bei uns wird der größte Spleen bedient, wenn er zahlen kann. Und die größte Not bleibt ungestillt, wenn sie nicht zahlen kann. Weil die Not nur gestillt, weil die Befriedigung der Bedürfnisse ja nicht Zweck ist, sondern die Befriedigung der Bedürfnisse ja bloß das Mittel ist, um anderen Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen. Das Zweite ist, in einer solchen Wirtschaft sind alle Risiken einer anarchischen Arbeitsteilung privatisiert. Ja, war vorhin die Rede. Nur gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeit schafft Wert. Und kein Mensch weiß, ob seine Arbeit eigentlich gesellschaftlich durchschnittlich notwendig ist. Hat viele Seiten. Manche wissen noch gar nicht, ob ihre Arbeit überhaupt notwendig ist. Ob nach ihrem Produkt überhaupt ein Bedarf existiert. Jede Menge Menschen ruinieren sich bei dem Versuch, dem Markt ihr Angebot zu machen. Und auch Studenten. Ja, Studenten, Lehrberufe. Heute sollst du Lehrer werden, weil Lehrer gefragt sind. Dann musst du 5 Jahre studieren, bis du fertig bist. In 5 Jahren gibt es zu viele Lehrer. Dann sagen sie dir, Informatiker sind knapp. Dann stürzen sich alle auf Informatik, weil Informatik knapp ist. Dann sind wieder nach 5 Jahren die Informatiker zu viel. Dann haben zu viele Leute gemeint, es wäre ein Bedarf. Ihr Pech. Sie haben sich eine Qualifikation produziert, Sie haben jetzt was Verkaufbares produziert, das ist halt der Qualifikation Ihrer Arbeitskraft. Ergebnis, keine Nachfrage, Ihr Pech, Sie bleiben damit hängen, dass Sie Arbeit aufgewendet haben und es gibt dafür gar keinen Erlös. Aber nicht nur überhaupt, sondern auch im Grad. Wenn zu viele Bäcker Brötchen backen, dann wirkt es so, wie wenn insgesamt die Bäcker zu viel Arbeit aufs Brötchenbacken verwendet hätten. Es wirkt so, alle Bäcker miteinander können keine Preise erzielen, die ihnen ihre Arbeit entgilt, sondern alle Bäcker miteinander haben zu lange gearbeitet für den Bedarf an Brötchen, den es in dieser Gesellschaft jetzt hier heute gerade mal so gibt. Nach der anderen Seite. Einer hat das Unglück, ungeschickt zu sein. Sind ja nicht alle immer gleich geschickt. Schwach zu sein, krank zu sein, alt zu sein, alles sein oder ihr Pech. Wer ungeschickt ist, also langsamer oder unzweckmäßiger arbeitet, als es der gesellschaftliche Durchschnitt verlangt, strengt sich um viele Stunden mehr an und bringt doch nicht den Wert zusammen, den andere zusammenbringen. Das dritte Konsequenz, die hier erstmal schon zu ziehen ist, Reichtum in der Gesellschaft, in der für den Markt produziert wird, in der also Wert produziert wird, Reichtum in der Gesellschaft besteht nicht in den Gebrauchswerten. Ja, wir hatten, der erste Satz hieß, der Reichtum aller Gesellschaft besteht in Gebrauchswerten. Welche ihre ökonomische Form immer sei, Gebrauchswerte bilden den stofflichen Gehalt des Reichtums. In dieser Gesellschaft hat Reichtum eine andere Definition als Gebrauchswert. In dieser Gesellschaft ist Reichtum Geld. Geld machen ist der Zweck des Wirtschaftens. Gebrauchswerte produzieren ist bloß das Mittel dafür. Und was ist eigentlich Geld? Geld machen oder Geld erwerben, Geld haben, das ist die Zugriffsmacht auf allen produzierten Reichtum sich aneignen. Nicht den Reichtum, sondern die Zugriffsmacht darauf. Das ist der Zweck des Wirtschaftens. Und dieser Zweck, Zugriffsmacht erwerben, ist ein Bedürfnis, das stellt sich automatisch bei allen Leuten ein, die in dieser Gesellschaft leben, und ist ein Bedürfnis, es hat was Eigentümliches an sich. Im Unterschied zu allen anderen Bedürfnissen ist dieses Bedürfnis maßlos. Jedes andere Bedürfnis hat sein Maß in sich. Beim Trinken, beim Essen, immer hat alles hat sein Maß in sich. Der eine isst mehr, der andere isst weniger, aber endlos viel will keiner essen. Dito mit allem anderen. Aber beim Geld ist es anders. Geld kann man endlos viel gebrauchen. Und es ist nicht mal so, dass das ein Blödsinn ist, von dem man sich fernhalten kann. Die Unsicherheit, die Sicherheit, dass du auch morgen noch Bedürfnisse hast und die Unsicherheit, ob du morgen dem Markt noch Geld abringen kannst, zwingt dich fürs Alter, für die Zukunft vorzusorgen und Geld zu horten. Jeder, der aufs Alter spart, ist ein kleiner Schatzbildner und macht im Kleinen den Widersinn des unbegrenzten Bedürfnisses nach Geld befriedigen. Und es ist nicht das Geld ausgeben, sondern Geld haben. So, das waren jetzt erste Schlüsse aus, wenn für den Tausch produziert wird und es um den Wert geht. Wie schaut dann die Welt aus? Welche Rolle spielen dann die nützlichen Dinge? Was ist dann der Zweck des Produzierens? Was ist dann der Zweck der Verrichtung von Arbeit? Und mit Arbeit hergestellt müssen die nützlichen Dinge nun mal werden. Jetzt gehe ich über zu dem zweiten Abschnitt, der heißt abstrakte Arbeit. Wie gesagt, wenn jemand Einspruch erheben oder zwischen rein fragen will, rührt euch nur. Kann Marx sowas mit Preisverfall erklären? Oder ist ein Computer, der 5 Jahre alt ist, genauso viel wert wie ein neuer Computer, weil beide Computer mit derselben Arbeitsstundenzahl errichtet wurden? Da kommen wir später ganz schnell dazu. Die Steigerung der Produktivität der Arbeit senkt den Aufwand pro Produkt, senkt also auch den Wert. Wenn der Computer heute in der halben Zeit hergestellt werden kann, als der Computer von vor 5 Jahren oder von vor 10 Jahren, dann ist er auch nur noch halb so viel wert. Nee, also wenn die beiden Computer zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit der gleichen Arbeitsstundenzahl hergestellt wurden, oder könnte ich theoretisch, also wenn man 5 Jahre alter Computer 100 Stunden hergestellt worden wäre, könnte ich den mit dem neuen bei Marx tauschen, mit derselben Arbeit? Natürlich nie. Aber bei Marx kannst du gar nichts tauschen. Marx erklärt, wie die anderen Leute tauschen. Aber du kannst nicht sagen, da hätte ich ja Theorie, mit der Theorie kann ich meinen alten Computer hingeben und einen neuen hertragen, die Theorie nehme ich. Ich habe so verstanden, dass ein Gegenstand nur so viel wert ist, die Arbeitszeit, die investiert worden ist. Ja, und wenn du den Gegenstand vernutzt, dann geht er langsam kaputt. Okay, ich würde ihn theoretisch nicht nutzen. Ich würde ihn einfach veralten lassen. Einfach veralten lassen. Sogar da geht er ein bisschen kaputt, über Korrosion, über den Zahn der Zeit und so, selbst wenn es ihn nicht benutzt, geht er ein bisschen kaputt. Außerdem kann der heutige Computer viel mehr als der, den du vor 5 Jahren gekauft hast. Er hat mehr Speicher, er hat schnellere Prozessoren und so weiter. Okay, das tut man schon berücksichtigen. Natürlich. Aber der, du nochmal, musst immer noch aufpassen, der berücksichtigt gar nichts. Der erklärt, wie die Leute tauschen. Du dürfst es nicht, also nochmal, man soll sich das nicht vorstellen, wie der Marx hat das so ein Rechenwerk erfunden und jetzt gehe ich mit dem Rechenwerk an die Wirtschaft ran und probiere aus, ob dann auch so getauscht wird, wenn ich mich an Marx halte, wie die das hier tun. Du magst auch den Gedanken, du überprüfst das. Du möchtest den Marx da überprüfen, an den, wie wirklich getauscht wird. Aber das ist gar nicht die Frage, weil der sagt nicht, es wird so getauscht oder es wird so getauscht. Der sagt, ja, was ich vorhin gesagt habe, mit ihren Arbeitsprodukten treten die Produzenten in Konkurrenz um das Erwerben von Geld. Und was sie dann rauskriegen, das ist der Wert. Und du weißt so gut wie ich, wenn du einen veralteten Computer verkaufen willst, kriegst du nicht so viel raus wie für den, der neu produziert wird. Das ist dir doch klar, oder? Ja, aber das ist auch direkt eigentlich. Also ich finde es direkt schon. Das ist die Frage, ob es unfair ist, ob Marx oder nicht. Es ist vollkommen klar, der neue Computer kann was anders und damit ist der Wert des alten Computers entwertet. Dass damals genauso viel Arbeitszeit dafür aufgewendet worden ist wie für den heutigen, ändert nichts dran. Dadurch, dass der neue was kann, was der alte nicht kann, ist der alte entwertet. Wir auch, denk mal, wir auch. Ganz allgemein, bei Marx ist immer die Rede von der Textilindustrie. Erst haben sie am Handwebstuhl gewebt. Da haben sie irgendwie 10 Ellen Leinwand gewebt. Dann kam der mechanische Webstuhl in Mode. Eine Riesenrationalisierung. Dann hat man ein Zehntel der Arbeitszeit gebraucht. Dann kann natürlich der am alten Handwebstuhl sitzt, nicht sagen, ich brauche 10-mal so lang, meine Ware ist 10-mal so viel wert wie die neue Ware aus der Fabrik. Sondern dann ist die Arbeit des Handwebers entwertet. Genauso wie eben, übrigens nicht bloß die Arbeit des Handwebers, die der heute macht, sondern auch die Leinwand, die der gestern gewoben hat und die jetzt auf Lager liegt, ist entwertet, wenn eine neue Leinwand auf den Markt kommt, die zum Zehntel der Arbeitszeit hergestellt worden ist. Und wie gesagt, das ist ja auch heute noch so und jetzt so. Wenn irgendwelche großen Innovationen und große Arbeitsersparnisse bei Produkten stattfinden, dann sind alle alten Exemplare, obwohl dafür mehr Arbeitszeit aufgewendet worden ist, sind natürlich mit entwertet, mit der Entwertung, mit dem Wertverfall, der im neuen Produkt realisiert ist. Okay? Gut. Jetzt eben zu dem Thema abstrakte Arbeit. Jetzt kommt was ganz Wichtiges, weil das ist jetzt auch wieder Kritik der Produktionsweise. Ich erinnere nochmal rückwärts. Die alten Sozialisten, ja die SPD um 1900 meine ich, aber auch letzten Endes auch die Sozialisten um Lenin herum, die hatten überhaupt nichts dabei gefunden, dass die Arbeit Wert schafft. Das fanden die sogar gut und klasse. Und dann haben sie sich bloß dafür interessiert, ob der Arbeiter eigentlich auch seinen Wert bezahlt kriegt. Dass es selber was Kritikables ist, wenn Arbeit Wert schafft. Dass es was Kritikables ist, wenn Arbeit in Zugriffsmacht resultiert, ist denen vollkommen fremd gewesen. Darüber handelt Marx nämlich jetzt. Dem war es nicht das geringste Problem, der hat eigentlich überhaupt keine Frage drauf verschwendet, ob es für die Herstellung der Wertprodukte Arbeit braucht. Den hat interessiert, welche Arbeit oder Arbeit in welcher Hinsicht oder Arbeit in welcher Rolle Wert schafft. Nicht, ob Arbeit Wert schafft, was dann später die Grenznutzenschule bestritten hat. Nicht, ob die Arbeit Wert schafft, hat ihn interessiert. Das war eine Selbstverständlichkeit. In dieser Wirtschaftsweise schafft die Arbeit Wert. Aber ihn hat interessiert, was für eine Art Arbeit Wert schafft. Arbeit in welcher Hinsicht den Wert schafft. Und davon ist jetzt die Rede. Sind wir also unter zweitens das erste Zitat. Wir erinnern uns, beim Tausch werden zwei Gebrauchswerte gleichgesetzt. Also Gold, also was, ein Quader Weizen und x Stiefelwichse werden gleichgesetzt. Und das heißt, in der Gleichsetzung wird abstrahiert sowohl von Weizen wie von Stiefelwichse. Und jetzt sagt der Marx, aber wenn ich die Arbeit, die Produkte Weizen und Stiefelwichse darauf reduziere, dass sie alle bloß Arbeitsprodukte sind, dann habe ich ja so getan, wie wenn das dieselbe Arbeit wäre, die da verrichtet wird. Aber dabei ist doch die Arbeit, die Weizen herstellt und die Arbeit, die Stiefelwichse herstellt, selber wieder ganz verschiedene Arbeit. Sie hat eine verschiedene Nützlichkeit, sie hat eine verschiedene Logik, eine verschiedene Zweckmäßigkeit, benutzt verschiedene Mittel. Wenn also die Waren im Tausch gleichgesetzt werden, und damit vom Gebrauchswertcharakter abstrahiert wird, dann wird in Wahrheit auch, werden auch verschiedene Arbeiten gleichgesetzt und es wird vom nützlichen, zweckmäßigen Charakter der Arbeit abstrahiert. Das ist jetzt habe ich die Vorrede gemacht, damit man das Zitat versteht. Ursprünglich heißt es da, erschien uns die Ware als ein zwieschlächtiges Gebrauchswert und Tauschwert. Später zeigte sich, dass auch die Arbeit, soweit sie im Wert ausgedrückt ist, nicht mehr dieselben Merkmale besitzt, die ihr als Erzeugerin von Gebrauchswerten zukommt. Diese zwieschlächtige Natur der in der Ware enthaltenen Arbeit ist zuerst von mir kritisch nachgewiesen worden. Es ist der Springpunkt, um den sich das Verständnis der politischen Ökonomie dreht. Er hängt es außerordentlich hoch. Ja? Legt er richtig, macht er richtig eine dicke Unterstreichung und sagt, das habe ich entdeckt und das ist eigentlich, daran hängt das ganze Verständnis der Kritik der politischen Ökonomie. Nicht nur die Gebrauchswert, von den Gebrauchswerten wird abstrahiert im Tauschwert, sondern auch vom gebrauchswertschaffenden Charakter der Arbeit wird abgesehen. Bei der Arbeit, wenn zwei ganz verschiedene Arbeiten im Austausch gleichgesetzt und einander gleich geltend gegenübergestellt werden. Was ist jetzt die Frage? Was bleibt denn, wenn man von der bestimmten Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit der bestimmten Arbeiten absieht? Antwort: Sieht man ab von der Bestimmtheit der produktiven Tätigkeit und daher vom nützlichen Charakter der Arbeit, so bleibt das an ihr, dass sie eine Verausgabung menschlicher Arbeitskraft, Verausgabung von Hirn, Muskel und Nerv ist. Sieht man ab von dem, worauf die Arbeit zielt, was die Arbeit bezweckt, dann bleibt übrig, dass die Arbeit Mühe und Kraft kostet. Ein einfacher Gedanke, den haben alle überlesen bei der Lektüre des Kapitals. Keiner hat sich dran gestoßen, ja, ja, so ist es. Aber den Hammer hat keiner bemerkt. Den Hammer nämlich, dass in unserer Gesellschaft also die Seite, dass in unserer Gesellschaft die gesellschaftliche Gültigkeit und Wertigkeit der Arbeit nicht von dem Nutzen abhängt, den sie stiftet, sondern von dem Aufwand, den sie kostet. Dass der gesellschaftliche Wert einer Produktion von dem abhängt, was das Negative der Arbeit ist. Dass sie den Menschen Lebenskraft kostet. Dass sie Mühsal ist. Dass der Aufwand den Reichtum macht. Das ist die in dieser Gesellschaft gültige Seite, oder das ist die Seite, die die Arbeit in dieser Gesellschaft zu gesellschaftlich gültiger Arbeit macht. Nochmal, das ist nicht selbstverständlich. Jede Arbeit, jeder Mensch für sich erledigt eine Arbeit, weil er ihren Nutzen will. Und wenn er die Arbeit mit geringerem Aufwand hinkriegt, weil er ein besseres Arbeitsmittel hat, wenn sie weniger lang dauert, ist er heilfroh, dann hat er den Nutzen mit weniger Aufwand erzielt. In dieser Gesellschaft aber macht gerade der Aufwand die gesellschaftliche Wertigkeit des Produkts aus. ich kann den Aufwand zur Herstellung eines nützlichen Dings senken, dann sinkt aber sein gesellschaftlicher Wert. Dann sinkt das, was ich gesellschaftlich damit anfangen kann. Mir ist es nicht ganz klar, weil... Redner. Also mit dir ist dann doch quasi... Also ich gehe mit dir mit, wenn du dann quasi... Also ich, man findet eine Maschine, die, was weiß ich, vorher in 10 Stunden macht, jetzt in einer Stunde macht. Wenn das alle so haben, dann muss natürlich entsprechend auch sich irgendwie halt, werden alle von dieser neuen Maschine produzierten Waren auf den Markt gehen und entsprechend da konkurrieren. Aber wenn das der einzige Geld, der so eine Maschine hat, dann... Richtig. Das ist ja der Vorteil, den ich habe. Ja. Richtig. Du nimmst das Argument von später vorweg. Produktivität, die Produktivität der Arbeit, schafft den Gebrauchswert. Produktivere Arbeit schafft in derselben Zeit mehr Gebrauchswert. Vom Standpunkt des Gebrauchswerts aus ein Segen. Vom Standpunkt der nützlichen Dinge aus wird die Gesellschaft immer reicher. Vom Standpunkt des Werts aus wird sie überhaupt nicht reichen. Jetzt kommt ein Gegenargument. Und ein Gegenargument ist richtig. Solange einer seiner Branche voraus ist, solange einer also die neue Maschine anwendet, weniger Arbeit braucht, aber der Preis der Ware noch sich an der alten Produktivität der Branche orientiert, am Durchschnitt eben, erlöst er, bei Marx heißt es extra Mehrwert, ja, erlöst er einen Preis, der seinen Aufwand weit übersteigt. Für den ist also das sau nützlich, die Produktivkraft der Arbeit zu steigern, aber der Nutzen ist dahin, wenn die Produktivität verallgemeinert ist. Und jetzt reden wir mal vom Standpunkt der verallgemeinerten Produktivität aus. Ja, wir reden nicht von dem Differenziellen, einer kann es und alle anderen können es nicht. Wir reden mal eine Weile von, die Produktivität der ganzen Gesellschaft ist erhöht worden. Nach der Seite der Gebrauchswerte hin ist die Gesellschaft viel reicher geworden. Nach der Seite der Werte hin ist sie um nichts reicher geworden. Blöderweise geht es aber ausgerechnet um den Wert. Also in dieser Gesellschaft wird ein untergeordnetes, zu jeder Arbeit gehöriges, abstraktes Element, das man sich anstrengen muss, das man sich konzentrieren muss. In dieser Gesellschaft wird dieses untergeordnete Moment der Arbeit zu dem, worauf sich die gesellschaftliche Wertigkeit der Arbeit gründet. Und dadurch, weil ausgerechnet das dann die Substanz des Reichtums ist, hat diese Gesellschaft ein Maß des Reichtums, nachdem sie reicher immer nur durch immer mehr Arbeit werden kann. Wertmäßig gesehen, ja. Nehmt mal diese Härte. Diese Gesellschaft wird reich immer nur dann, wenn immer mehr gearbeitet wird. Reich ist eine Gesellschaft, in der es um den Wert geht, dann, wenn alle immer zu arbeiten. Eine Reichtumsdefinition, die für keinen individuellen Menschen eine sinnvolle Definition ist. Für jeden Einzelnen ist es Unsinn und es kann übrigens auch jeder sagen, jeder kennt andere Leute, die verdienen manchmal ganz gut, aber müssen dafür immer zu arbeiten. Ja, arbeiten Tag und Nacht, verdienen auch ganz gut. Jeder kann denen sagen, was hast denn du von deinem Reichtum? Kannst ihn ja gar nicht genießen. Arbeitst ja immer zu. Du brauchst es ja gar nicht, was du alles hast. Du hast ja gar keine Zeit, das Geld auszugeben. Ein Reichtum, der dann immer mehr wird, wenn die Mühsal immer mehr wird, ist witzlos. Für jeden Einzelnen. Dennoch ist es eine Realität. Diese Gesellschaft hat ein unstillbares Bedürfnis nach Arbeit. Für jedes Individuum wäre es blödsinnig. Gesellschaftlich gilt es. Immer mehr Reichtum. Wir brauchen Wachstum, ja? Dieses Grundmuster. Unsere Wirtschaft muss wachsen, immerzu, auch wenn nichts fehlt. Sie muss wachsen. Das ist diese Formel. ein unstillbares Bedürfnis nach immer mehr Produktion. Da ist eins schon klar. Die Leute, die die Arbeit machen, können nicht das Subjekt einer Wirtschaft sein, in der der Reichtum sich in aufgewendeter Arbeit misst. Für die ist es eine unsinnige und menschenfeindliche, ja, ein menschenfeindliches Maß des Reichtums. Aber so schaut der Laden ja auch nicht aus. Der Laden funktioniert ja so, dass die Rolle aufgeteilt ist. Es gibt einen, der unternimmt die Wirtschaft und einen, der macht die Arbeit. Diejenigen, die die Wirtschaft unternehmen, das sind die Besitzer der Produktionsmittel. Die haben ein Monopol auf die Produktionsmittel. Sie können ihnen und die anderen haben die nicht. Und dadurch können sie die anderen, die gar nicht in der Lage sind, die ihnen selber für ihren Lebensunterhalt notwendige Arbeit auf eigene Faust zu unternehmen, dadurch können sie die anderen, die das nicht können, auf eigene Rechnung zu arbeiten, zwingen, erstmal für sie zu arbeiten. Und erst wenn ihr Bedürfnis nach Bereicherung befriedigt ist, arbeiten diejenigen, die bezahlt werden, um Arbeit zu verrichten, auch noch für ihren eigenen Lebensunterhalt. Die Unternehmer können von der Arbeit, die für sie rentabel ist, gar nicht genug kriegen. Nach der Seite besteht ein unstillbares Bedürfnis nach Arbeit. Nach der Seite der Arbeiter hin gibt es glatt eine Entsprechung, weil sie gar nicht in der Lage sind, die ihnen notwendige Arbeit selber zu verrichten, weil sie also darauf angewiesen sind, Arbeitgeber zu finden, die sie ausnutzen mögen, entwickelt sich auf der Seite der Arbeitskräfte die Absurdität, dass sie nach Arbeit schreien. Unter allen vernünftigen Verhältnissen brauchen die Menschen die Produkte der Arbeit, aber doch nicht den Aufwand. Man schreit doch nicht nach dem Aufwand, lasst mich arbeiten. Man schreit doch nach, gib her, was ich brauche. Aber man schreit doch nicht nach der Mühsal, die es braucht, um was herzustellen. In unserer Gesellschaft schon. Es gibt Gewerkschafter, die sagen, schafft Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und die werden nicht ausgelacht oder ausgebuht, sondern es wird verstanden, ja, das ist das Bedürfnis der Mehrheit der lohnabhängigen Bevölkerung. Arbeit muss geschaffen werden. Weil es für das Bedürfnis von Lohnarbeit zu leben, glatt, obwohl die Unternehmer ein unstillbares Bedürfnis nach immer mehr Arbeit haben, für das Bedürfnis der Lohnarbeiter zu leben, gibt es glatt an bezahlter Arbeit zu wenig. Ihr merkt schon, ich mache jetzt einen Übergang aus dem kapitalistischen Maß des Reichtums heraus, über das ich bisher unter der Überschrift abstrakte Arbeit schafft den Wert gesprochen habe. Ich mache jetzt einen Übergang raus, jetzt bin ich nicht mehr in dem ersten Kapitel, sondern jetzt schaue ich mit der Messlatte aufgewendete Arbeit schafft den Reichtum. Schaue ich jetzt auf die Wirtschaft als Ganze, so wie sie hier und heute existiert. Und da kommt eben raus, das unstillbare Bedürfnis nach Arbeit, diese Absurdität wird tatsächlich betätigt. Und zwar dadurch, dass zwei Seiten davon von Arbeit nicht genug kriegen können. Die Unternehmer nicht genug von lohnender Arbeit und die anderen nicht genug von Arbeitsplätzen, an denen sie ihren Lebensunterhalt verdienen können. Wie schaut jetzt Arbeit die Wertschaft aus? Sie schaut jetzt so aus, Arbeit schafft Wert, aber für andere. Arbeit schafft Wert, aber nicht für den, der arbeitet, sondern für den, der den Arbeiter anwendet. Und wodurch schafft Arbeit Wert für andere? Dadurch, dass derjenige, der arbeitet und Wert schafft, Verkaufbares, was sich in Geld umsetzen lässt, schafft, dadurch, dass der unter der Regie des Unternehmers länger arbeiten muss, als er arbeiten müsste, wenn es bloß um die Herstellung der Lebensmittel geht, von denen er und seinesgleichen leben. Erstmal die ganz einfache Geschichte. Wodurch schafft der Arbeiter Gewinn? Dadurch, dass er länger arbeitet, schafft er mehr Wert, als er als Lohn ausgezahlt kriegt. Jetzt geht die ganze Wirtschaft um die Frage, wie steigert der Unternehmer den Ertrag? Wie erhöht der Unternehmer die Rentabilität der Arbeit, die er für sich anwendet? Und da gibt es im Prinzip drei Methoden. Und allein, dass diese drei Methoden gegeneinander substituierbar sind, ist ein Riesenarmutszeugnis für diese Wirtschaftsweise. Die erste Methode, wie der Unternehmer den Ertrag der Arbeit für sich steigert, ist die Methode, dass er den Leuten einfach weniger Geld bezahlt. Und übrigens, nichts von dem, was ich da erzähle, ist irgendwie veraltet, gehört irgendwie in den Manchester-Kapitalismus im Unterschied zu heute. Alles ist heute total aktuell, absolut gültig. Gerade heute erleben wir, dass große Firmen, Belegschaften, ganze Belegschaftsteile, die nach gewerkschaftlichen Tarifverträgen bisher eingestellt und bezahlt worden sind, entlassen und zum Teil dieselben Leute in der nächsten Woche als Zeitarbeiter um ein Drittel weniger wieder einstellen. Das ist die Weise, man zahlt den Leuten einfach weniger Geld. Schon ist ihre Arbeit lohnender. Die Arbeit der Leute schafft nicht mehr Wert. Aber von dem Wert, den sie schaffen, kriegen sie einfach weniger. Und das ist für die Firma genauso lohnend, als wenn sie mehr Wert schaffen würden. Die zweite Methode. Man zahlt ihnen denselben Lohn, aber lässt sie einfach länger arbeiten. Dann schaffen die Leute mit einem längeren Arbeitsaufwand mehr verkaufbares Produkt und kriegen aber denselben Lohn wie bisher. Also ihr Teil bleibt gleich groß, wird aber ein kleinerer Teil des Tagesprodukts. Damit ist ihre Arbeit lohnender geworden für die Firma. Auch das sau aktuell. Im Moment wird jede größere Tarifrunde eingeleitet von Forderungen der Unternehmerseite, die Arbeitszeit zu verlängern. Die Leute sollen einfach statt 37,5 wieder 40 Stunden arbeiten und natürlich für dasselbe Geld. Dann ist ihre Arbeit rentabler geworden. Und die beiden Methoden, den Ertrag der Arbeit für den Unternehmer zu steigern, die beiden Methoden, die in Verarmung der Arbeiter bestehen, ist gleichwertig und steht gleichwertig neben der dritten Methode, nämlich die Springquellen des Reichtums zu befördern, die Produktivität zu steigern. Die Springquellen des Reichtums zu befördern ist genauso nützlich wie die Leute verarmen. Beides leistet für die Firma dasselbe. Jeder Unternehmer versucht für sich, die Produktivität der Arbeit zu steigern. Das ist jetzt ein interessanter Punkt, gerade im Lichte unserer Betrachtung Wert und Produktivität von vorhin. Jeder Unternehmer versucht bei sich, die Produktivität der Arbeit zu steigern. Effekt im eigenen Betrieb: die Arbeitskräfte produzieren eine größere Quantität des Produkts der Firma in derselben Zeit. Für den Unternehmer hat es die Bedeutung, die Arbeiter arbeiten für ihren eigenen Lohn kürzer. Ja, sie produzieren eine größere Quantität des verkaufbaren Produkts in derselben Zeit. Das hat für ihn die Bedeutung, er muss weniger Lohn pro Stück zahlen. Die Stückkosten sinken. Und das ist ein anderer Ausdruck für, die Arbeiter arbeiten einen kürzeren Teil des Tages für ihren eigenen Lohn und einen längeren Teil des Tages für den Gewinn der Firma. Wichtig, das ist ein praktisch Rückblick. Was ich schon gesagt habe, wird erläutert. In dieser Gesellschaft wird die Produktivität gesteigert. Andauernd wird sie gesteigert, ständig. Aber sie wird nicht gesteigert, um Arbeit zu sparen, sondern für sie wird gesteigert, um Bezahlung von Arbeit zu sparen. Das hat immer die Bedeutung, nie wird dem Arbeiter die Arbeit erleichtert durch die größere Produktivität, sondern immer wird dem Unternehmer der Lohntopf erleichtert, geschmälert, gesenkt. Die Lohnkostensumme sinkt für die Produktion. Deswegen läuft es eben in vielen Betrieben so, die Produktivität wird um die Hälfte gesteigert und das heißt, die Hälfte der Belegschaft wird entlassen und die andere Hälfte der Belegschaft produziert auf der erhöhten Produktivität dasselbe Quantumprodukt. Also ist der Lohn halbiert und das Produktionsergebnis gleich geblieben. Die Folgen dieser drei Methoden sind bekannt. Auf der einen Seite, man hält den Lohn knapp und senkt ihn. Die Wirkung, arme Leute. Die zweite Seite, man dehnt die Arbeitszeit aus. Die Wirkung, das Leben der Menschen ist unter die Arbeit subsumiert. Der größte Teil der Wachen und Zeit, der größte Teil der Zeit, wo der Mensch Kraft und Aufmerksamkeit übrig hat, wird verbraucht für den Erwerb des Lebensnotwendigen. Und jeder, der studiert hat und was Besseres geworden ist, weiß, wie unendlich wichtig es im Leben ist, die Fabrik vermieden zu haben. Weil man weiß, dass es eine ganz andere Existenz ist. Und die dritte Wirkung, Steigerung der Produktivkraft der Arbeit auf Kosten der Arbeiter, hat den Effekt, dass die Leute vereinseitigt werden, subsumiert werden unter einen Automaten. Sie sind gar nicht mehr der tätige Mensch, der mit seinem Bewusstsein und seinem Plan ein Werkzeug benutzt, sondern das Werkzeug benutzt die Arbeitskräfte. Der moderne Arbeiter ist ein Anhängsel der Maschinerie, das hat schon der Charlie Chaplin so schön ins Bild gesetzt in seinen Modern Times. Der moderne Arbeiter ist ein Anhängsel der Maschinerie. Er benutzt nicht Maschinen für seinen Zweck, sondern die Maschine benutzt ihn. Und er muss nichts mehr wissen, bloß noch die Arbeit aushalten. Aber, und das war ja das, was du vorhin schon eingewendet hast, dieser Nutzen der Produktivitätssteigerung existiert für den konkurrierenden Unternehmer nur so lang, solange er über dem Niveau seiner Branche ist. Jetzt muss man nochmal die Rückerinnerung. Der tatsächliche Reichtum nimmt zu. Wertmäßig ist die ganze Produktivitätssteigerung wieder kaputt, wenn sie allgemein ist. Wertmäßig ist Produktivitätssteigerung nur nützlich, soweit sie in Differenz zum Durchschnitt passiert. Ja, deswegen sagen unsere Wissenschaftsminister zum Beispiel, wir leben von Wissensvorsprüngen. Ja, ist das klar? Das ist dieses, man muss in der Produktivität anderen voraus sein. Jede vernünftige Welt lebt vom Wissen. Unsere lebt vom Wissensvorsprung. Und das Wissen ist entwertet, wenn der Vorsprung weg ist. Und ein kleiner, mickriger Rest bleibt übrig. Nützlich fürs Kapital ist die Produktivitätssteigerung in einer Resthinsicht, in einem Rest, den kein Unternehmer, auf den kein Unternehmer abzielt, den kein Unternehmer mit seiner Produktivitätssteigerung bezweckt. Ein Rest bleibt, wenn nämlich die Gebrauchswerte mit immer weniger Aufwand hergestellt werden, werden auch die Gebrauchswerte, die in den Konsum der Lohnarbeiter eingehen, mit weniger Aufwand hergestellt, die werden billiger. Die Lebensmittel werden billiger. Die weiße Ware, also die Kühlschränke, werden billiger. Und wenn die billiger werden, dann kann der Arbeiter seinen gewohnten Konsum bewältigen, auch wenn er weniger Geld kriegt. Also der Wert der Ware Arbeitskraft, die Kosten der notwendigen Lebensmittel sinken und es ist schon wieder kein Glück für einen Arbeiter, sondern ein Glück für einen Unternehmer, dann kann man mit weniger Geldlohn denselben Reallohn bezahlen. Der Lohn darf wertmäßig sinken, aber das, was man drum kaufen kann, ist nicht weniger geworden. Dieser Restnutzen, der bleibt erhalten. Jetzt habe ich in der Werf meiner Rede vergessen, auf ein Zitat hinzuweisen. Der Marx macht richtig ausdrücklich, und jetzt hole ich es halt nochmal nach, obwohl es jetzt eigentlich an die Stelle gar nicht mehr gehört. Der macht richtig ausdrücklich den Unterschied von wertschaffend und gebrauchswertschaffendem Charakter der Arbeit. Und er zeigt, wie gegensätzlich sich die beiden Seiten verhalten. Das ist das Zitat auf der ersten Seite, das letzte unten. Da ist die Rede: Ein größeres Quantum Gebrauchswert bildet an und für sich größeren stofflichen Reichtum. Und wenn es darum ging, wäre die Gesellschaft einfach reicher, wenn sie mehr Gebrauchswerte herstellen kann. Dennoch kann der steigenden Masse des stofflichen Reichtums ein gleichzeitiger Fall seiner Wertgröße entsprechen. Diese gegensätzliche Bewegung entspringt aus dem zwieschlächtigen Charakter der Arbeit. Produktivkraft ist natürlich stets Produktivkraft nützlicher, konkreter Arbeit und bestimmt in der Tat nur den Wirkungsgrad zweckmäßiger, produktiver Tätigkeit in gegebenem Zeitraum. Die nützliche Arbeit wird daher reichere oder dürftigere Produktenquelle im direkten Verhältnis zum Steigen oder Fallen ihrer Produktivkraft. Dagegen trifft ein Wechsel der Produktivkraft die im Wert dargestellte Arbeit an und für sich gar nicht. Derselbe Wechsel der Produktivkraft, der die Fruchtbarkeit der Arbeit und daher die Masse der von ihr gelieferten Gebrauchswerte vermehrt, vermindert also die Wertgröße dieser vermehrten Gesamtmasse, wenn er die Summe der zu ihrer Produktion notwendigen Arbeitszeit abkürzt. Gebrauchswertmäßig wird die Gesellschaft reicher durch die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit. Wertmäßig kann sie sogar ärmer werden, wenn weniger Arbeit aufgewendet werden muss zur Herstellung eines bestimmten Quantums verkaufbarer Gebrauchswerte und wenn mehr verkaufbare Gebrauchswerte gerade nicht hergestellt werden können. Blöderweise geht es in unserer Gesellschaft aber ausgerechnet um den Wert. Jetzt möchte ich aus den Grundrissen zwei Zitate noch anführen, die gerade auf diese Irrationalität des Reichtums dieser Gesellschaft abzielen. Da sagt der Marx, also das sind schöne Dinger, die auch den intellektuellen Nährwert der ganzen Überlegungen unterstreichen. Da sagt der Marx, dass das Maß des Reichtums dieser Gesellschaft einfach irrational und menschenfeindlich ist. Denn, sagt er, der wirkliche Reichtum ist die entwickelte Produktivkraft aller Individuen. Es ist dann keineswegs mehr die Arbeitszeit, sondern die Disposable Time das Maß des Reichtums. Ein sehr richtiger Satz. Der wahre Reichtum einer Gesellschaft ist doch disposable time, freie Zeit, verfügbare Zeit. Der wahre Reichtum einer Gesellschaft besteht in der relativen Überflüssigkeit der Arbeit. Im Kapitalismus besteht der Reichtum in aufgewendeter Arbeit. Die relative Überflüssigkeit der Arbeit ist, ja, da merkt man, dass eine Gesellschaft reich ist, wenn sie es nicht mehr nötig hat, viel zu arbeiten, weil alles durch Automaten ziemlich gut zu erledigen geht. Im Kapitalismus ist die aufgewendete Arbeitszeit Maß des Reichtums. Und deswegen ist der größte Überfluss an Gebrauchswerten, stellt diese Ordnung nie zufrieden. Die Arbeitszeit als Maß des Reichtums setzt den Reichtum selbst als auf Armut begründet voraus. Das kann man zweifach lesen. In der Bedeutung 1, die ich heute schon gesagt habe, und in der Bedeutung 2. Die Bedeutung 1, die ich gesagt habe, war, es ist doch ein irrationales Maß des Reichtums, wenn der Aufwand reich macht. Da heißt es, Arbeitszeit als Maß des Reichtums setzt den Reichtum auf Armut begründet voraus. Da hat es die Bedeutung, das ist doch ein armer Reicher, wenn er Tag und Nacht arbeitet und dadurch reich ist. Ja, das ist die Fassung. Das ist eine absurde Form von Reichtum. Tatsächlich schaut es in unserer Gesellschaft natürlich nicht ganz so aus. Da setzt den Reichtum auf Armut begründet voraus. Schaut natürlich ein bisschen anders aus, nämlich durch die Spaltung in Unternehmer und Arbeiter. Der arbeitet und der reich ist, ist nicht mehr dasselbe. Da kannst du sagen, in einer Gesellschaft, in der der Arbeitsaufwand den Reichtum ausmacht, da gründet der Reichtum des einen auf der Armut des anderen. Reich sind welche, dadurch, dass andere bloß arbeiten. Arbeitszeit als Maß des Reichtums setzt den Reichtum selbst als auf Armut begründet und die Disposable Time nur existierend im und durch den Gegensatz zur Surplusarbeit. Oder setzen der ganzen Lebenszeit des Individuums als Arbeitszeit und Degradation desselben daher zum bloßen Arbeiter. Subsumption, könnte man sagen, des Menschen unter die Arbeit. Die entwickelste Maschinerie zwingt den Arbeiter daher, jetzt länger zu arbeiten, als der Wilde tut und als er selbst mit den rohesten Werkzeugen tat. Muss man sich mal vorstellen, es ist wirklich so. Die haben im Mittelalter nicht so lange gearbeitet wie heute. Also, Arbeitszeit als Maß des Reichtums. Arbeitszeit als Maß des Reichtums setzt den Reichtum auf Armut begründet voraus und setzt die Disposable Time, die freie Zeit, die frei verfügbare Zeit, nur existierend im und durch den Gegensatz zur Surplus-Arbeitszeit. Das soll heißen, Surplus heißt einfach mehr als, ja? Mehr Arbeit, die drüber hinausgeht, übers Notwendige. Arbeitszeit als Maß des Reichtums setzt die Disposable Time in den Gegensatz zur Surplus, als existierend nur im Gegensatz zur Surplusarbeit, soll heißen, es gibt ja Disposable Time in unserer Gesellschaft, es gibt ja freie Zeit. Einerseits die freie Zeit der Müßiggänger der besitzenden Klasse. Natürlich gibt es da viele Leute, die nicht arbeiten müssen, weil sie reich sind. Es gibt Disposable Time. Aber diese Disposable Time beruht darauf, dass das Leben anderer Leute voll und ganz unter Arbeit subsumiert ist. Disposable Time existiert nur im Gegensatz zur Surplusarbeit, die andere verrichten. Und eins ist vielleicht noch zu erinnern, oder an eines ist noch zu erinnern. Es gibt ja noch eine andere Form von Disposable Time in unserer Gesellschaft. 3 bis 5 Millionen Arbeitslose. Das ist auch eine Form von Disposable Time. Das ist auch eine Form von, die Produktivität der Arbeit ist schon so hoch geworden, dass die Mitarbeit von 5 Millionen überhaupt nicht mehr gebraucht wird. Disposable Time. Aber in diesem Fall Disposable Time verbunden mit absoluter Not. Diese Leute haben überhaupt nicht das Geld, um an dem, was normal ist, in dieser Gesellschaft teilzuhaben. Bei ihnen ist Disposable Time das Unglück, gar nichts zu haben. Also das Glück, über ihr Zeit zu verfügen, ist bei denen die absolute Depravierung. Die können mit ihrer Zeit überhaupt nichts mehr anfangen, weil ihnen alle Mittel dafür abgehen. Und Disposable bleibt deswegen relativ übrig, ja, weil sie ihre Zeit dafür brauchen, das Leben überhaupt zu bewältigen. Sie sind voll auf damit beschäftigt, das, ja, hinzubringen und der Arbeit zu existieren. Zumal das Arbeitsamt heutzutage Arbeitslosigkeit ja zu einem Beruf macht. Also das ist ja auch nicht so, dass man da in Ruhe gelassen wird und sagt, einmal im Monat kommt der mickrige Scheck, aber der kommt wenigstens, sondern da musst du dich ja dauernd bewerben und so weiter. Nehmen wir noch das letzte Zitat. Beide Zitate sind deswegen schön und selten in dem Buch, weil Marx mal selber sich zu dem Maß des Reichtums selber, über den heute die Rede war, den Wert äußert. Wert, das ist der Reichtum, der in aufgewendeter Arbeit besteht. Da sagt er, sobald die Arbeit in unmittelbarer Form aufgehört hat, die große Quelle des Reichtums zu sein, hört und muss aufhören, die Arbeitszeit sein Maß zu sein. Und daher der Tauschwert Maß des Gebrauchswerts. Er denkt da daran, dass in stagnierenden Produktionsweisen, wo mit wenig Arbeitsmitteln, mit wenig entwickelten Arbeitsmitteln gearbeitet wird, natürlich das Vorhandensein der Gebrauchswerte in einer unmittelbaren quantitativen Relation zum Arbeitsaufwand steht. Also der mittelalterliche Bauer, der den Weizen oder das Getreide mit der Sense mähen und dann mit den Händen zu so Büscheln zusammenraffen musste, der, wenn doppelt so lang arbeitet, dann ist doppelt so viel Weizen da. Also doppelt so viel Getreide geerntet und eingebracht. Heute, bei entwickelnder Produktivkraft der Arbeit, hängt das, was der Bauer an Getreide einfährt, viel mehr davon ab, ob sein Traktor funktioniert oder nicht, als wie viele Stunden er aufwendet. Ob er einen Mähdrescher hat oder keinen, ob er Trocknungsanlagen für feucht eingebrachtes Getreide hat oder keine Trocknungsanlagen. Die Ausbringung, das materielle Ergebnis seiner Arbeit hängt in viel, viel größerem Umfang von den vorhandenen Arbeitsmitteln als von seinem Arbeitsaufwand ab. Und wenn eins von seinen Mitteln ausfällt, kann der das durch die Verdopplung und die Verdreifachung seiner Arbeitsstunden nie und nimmer einholen. Also das ist gemeint mit, sobald die Arbeit in unmittelbarer Form aufgehört hat, die große Quelle des Reichtums zu sein. Ja? Und Marx war der Meinung, das wäre schon zu seiner Zeit der Fall gewesen. Heute, wo wir in einer Welt nahezu vollautomatischer Fabriken leben, ist das in einem viel, viel größeren Umfang als 1860 gültig, was der damals aufgeschrieben hat. Wenn also die Arbeit in unmittelbarer Form aufhört, die große Quelle des Reichtums zu sein, dann ist es doch endlich unvernünftig, den Reichtum an aufgewendeter Arbeit zu messen. Dann ist es doch endgültig unvernünftig, dass die Arbeitszeit sein Maß ist. Und daher der Tauschwert Maß des Gebrauchswerts. Tauschwert Maß des Gebrauchswerts soll heißen, etwas muss ich zum Gelderwerb eignen, sonst kommt es als nützliches Ding schon gleich gar nicht auf die Welt. Etwas muss geeignet sein, ein guter Tauschwert zu sein, sonst wird es überhaupt nie zum Gebrauchswert. Und Bedürfnisse, war ja vorhin die Rede schon davon, Bedürfnisse, für die kein Geld eingeht, werden überhaupt nicht bedient. Das ist eine Formel für, hier ist der Tauschwert Maß und Bedingung des Gebrauchswerts. Nicht der Gebrauchswert bestimmt, wie viel Tauschwert man für was kriegt, sondern der Tauschwert entscheidet darüber, ob man überhaupt an einen Gebrauchswert herankommt oder ob ein Gebrauchswert überhaupt auf die Welt kommt. Das Kapital selbst ist der prozessierende Widerspruch dadurch, dass es die Arbeitszeit auf ein Minimum zu reduzieren strebt, während es andererseits die Arbeitszeit als einziges Maß und Quelle des Reichtums setzt. Ja, das sind Einsichten. In dieser Wirtschaft wird einerseits ohne Ende daran gearbeitet, die notwendige Arbeit zu reduzieren. Und andererseits ist der notwendige Arbeitsaufwand die Messlatte des Reichtums. Es vermindert die Arbeitszeit, daher in der Form der Notwendigen, um sie zu vermehren in der Form der Überflüssigen. Notwendig heißt, da hat er die Doppelbedeutung. Notwendig im Sinn von, wie viel Arbeitsaufwand braucht es, um ein nützliches Ding herzustellen. Es wird die notwendige Arbeit zur Herstellung der nützlichen Dinge reduziert, hat aber auch die Bedeutung, notwendig für den Lebensunterhalt eines Menschen. Wie viel Arbeit braucht es, um den Lebensunterhalt eines Menschen herzustellen? Wie viel Arbeit braucht es, um den Lohn des Lohnarbeiters zu reproduzieren? So, und diese Arbeit wird laufend reduziert. Aber nur, Die notwendige Arbeit wird reduziert, aber nur zu dem einzigen Zweck, damit die Leute immer mehr Arbeit für die Unternehmer leisten. Nicht damit das Arbeiten endlich mal aufhört, sondern die notwendige Arbeit wird reduziert, damit die Mehrarbeit größer werden kann. Sie wird reduziert in der Form der notwendigen, um sie zu vermehren in der Form der überflüssigen Arbeit. Setzt daher die überflüssige in wachsendem Maße als Bedingung für die notwendige. Davon war vorhin schon die Rede. Die Arbeitskräfte, die Lohnarbeiter, die abhängig Beschäftigten, wie man sie nennt, können die ihnen notwendige Arbeit überhaupt nicht aus eigenen Stücken verrichten, weil die Produktionsmittel anderen gehören. Die Mehrarbeit, die sie für die anderen leisten, ist die Bedingung dafür, dass sie die notwendige überhaupt für sich leisten dürfen. Erst die Mehrarbeit für den Unternehmer muss geleistet sein, damit der Arbeiter für sich selber die notwendige Arbeit verrichten kann. Arbeit, die keinen Gewinn abwirft, wird überhaupt nicht organisiert. Arbeitskräfte, die keinen Gewinn abwerfen, werden entlassen. Dass sie vielleicht in der Arbeitszeit ihren eigenen Lohn reproduzieren könnten, ist für die Unternehmer uninteressant. Ja. Was ist denn das? Ach so, ein Handy wahrscheinlich. Es kommt halt auf den Zweck an. Machen wir den Gedanken gar fertig, dann sind wir auch am Ende. Nach der einen Seite hin ruft das Kapital alle Mächte der Wissenschaft und der Natur wie der gesellschaftlichen Kombination und des gesellschaftlichen Verkehrs ins Leben, um die Schöpfung des Reichtums unabhängig zu machen von der auf sie aufgewandten Arbeitszeit. Nach der anderen Seite will es diese so geschaffenen riesigen Gesellschaftskräfte messen an der Arbeitszeit und sie einbannen in die Grenzen, die erheischt sind, um den schon geschaffenen Wert als Wert zu erhalten. Einerseits ist es bloß die Wiederholung von dem Vorherigen. Das Kapital strebt danach, die notwendige Arbeit zu reduzieren und setzt dafür alle Hebel in Bewegung. Alle Hebel der Wissenschaft und der Naturkräfte, des gesellschaftlichen Verkehrs, der Kommunikationsmittel, der Kombination der Arbeit. Für den Zweck, die Schaffung des Reichtums unabhängig von der aufgewendeten Arbeitszeit zu machen. Nach der anderen Seite hin ist die aufgewendete Arbeitszeit der Reichtum selber. Und alle Schaffung von neuem Reichtum hat sich daran zu messen, ob sie den schon geschaffenen Reichtum, also die aufgehäufte, verausgabte Arbeitszeit, als Reichtum erhält und mehrt. Diesem Zweck der Erhaltung der aufgehäuften Arbeit wird alles, der ganze Lebensprozess der Gesellschaft unterworfen. Und dabei wird der Aufwand an Arbeit immer zu weniger. Ja, das produziert Absurditäten, die wir heute auch immer wieder erleben. Ich habe das in dem Fettgedruckten drunter so ein bisschen aufgeführt. Indem die Unternehmen die Produktivkraft der Arbeit immer mehr steigern, immer mehr Maschinerie einsetzen, um die Schaffung des Reichtums unabhängig zu machen von der Arbeit. Aber das alles bloß, damit für ihren Kapitalvorschuss ein Überschuss rauskommt. Hat den Effekt, dass der Kapitalvorschuss riesig werden muss und die Messlatte, was ein Arbeiter leisten muss, dass noch Überschuss rauskommt, immer höher gehängt wird. Das drückt sich zum Beispiel so aus, dass gesagt wird, Arbeitsplätze werden immer teurer. Eine Absurdität, einen Arbeitsplatz kauft ja niemand. Und den kauft ja auch schon gleich niemand dem Arbeiter. Ja, ein Arbeitsplatz ist eine Investition. Und die Investition tätigt der Unternehmer bloß, wenn er sich verspricht, dass der Wert, der an dem Arbeitsplatz geschaffen wird, den Aufwand rechtfertigt und einen Überschuss einspielt. Aber es drückt sich drin was aus. Nämlich der Vorschuss wird immer größer, der nötig ist, um Arbeit profitabel anzuwenden, und die Leistung, die die Arbeit bringen muss, wird immer riesiger, damit der Vorschuss gerechtfertigt werden kann. Deswegen kommt ja das raus, dass die entwickelste Maschinerie heute den Menschen zwingt, länger zu arbeiten, als der Wilde tat. Je teurer der Vorschuss für einen millionenschweren Arbeitsplatz, desto dringender ist Schichtarbeit an diesem Arbeitsplatz, damit man die Maschine keine Sekunde stillstehen lässt. Gut, ihr könnt die Sachen darunter selber lesen. Bei aller relativer Überflüssigkeit der Arbeit, die heute existiert, wird der Lebensunterhalt der Menschen total davon abhängig gemacht, dass sie notwendige, und zwar fürs Kapital notwendige Arbeit, also rentable Arbeit verrichten. Obwohl Arbeit kaum mehr nötig ist. Obwohl die notwendige Arbeit für alle Menschen auf ein paar Wochenstunden reduziert ist, längst ist, wird ihr Lebensunterhalt davon abhängig gemacht, dass sie rentable Arbeit fürs Kapital leisten. Deswegen tritt in dieser Gesellschaft Not und Elend ein. Deswegen, weil die Springwellen des Reichtums schon so außerordentlich hoch entwickelt sind. Frühere Gesellschaften haben Not empfunden, weil die Mittel der Reichtumsproduktion so unentwickelt waren. Da hat was gefehlt. Da waren Missernten und dann gab es nichts. Bei uns tritt Not ein, weil die Mittel der Reichtumsproduktion so überaus entwickelt sind. Bei uns entsteht neues Elend, weil Arbeit nicht mehr gebraucht wird. Muss mal die Absurdität sich vorstellen. Ja. Also bei uns ist jetzt immerhin Not auf einem ganz anderen Niveau. Es brechen keine Hungersnöte mehr aus, wenn Sie jetzt Hartz Mitarbeiter oder wie Marx hier die Wilden anführt. Das ist einfach ein ganz anderes Niveau. Und darum würde ich sagen, mit der Verelendung trifft so richtig nicht zu. Es kommt da auch gar nicht, also mit Verelendung, ja, es kommt da auch gar nicht darauf an zu behaupten, die Menschen werden immer elender. Es reicht ja, dass sie in ihrer Armut bleiben, dass sie von dem enormen Reichtum, den sie ja produzieren, ziemlich schäbig was abkriegen und der Reichtum nie dazu führt, dass sie vom Zwang zur Arbeit entlastet werden, dass die Arbeit kürzer wird. Das reicht ja als Kritik. Man muss ja gar nicht behaupten, die werden immer elender. Einerseits. Auf der anderen Seite, was das letzte Jahrzehnt und Jahr 15 betrifft, muss man sagen, da liegt progressive Verelendung vor. Da ist die Produktivität in Deutschland so groß und auf der anderen Seite die Fähigkeit, quasi ganz allein die Welt mit allen Waren zu versorgen, na, dann könnten sie vielleicht Vollbeschäftigung machen, wenn überall sonst die Arbeit eingestellt würde, bloß noch Deutschland produziert. Wir wissen ja schon, in Sachen Produktionsmittel versorgt Deutschland die Welt. Ja, Maschinerie. Deutschland hat Arbeit, weil es die Arbeitsmittel für praktisch die ganze Welt herstellt. Dass es überhaupt noch andere gibt, die Konkurrenz machen, führt dazu, dass es dann eben 3 bis 5 Millionen oder 3 bis 7 Millionen, es wird ja immer verschieden gerechnet, ist ja auch ganz egal, dass es Millionen gibt, die nicht gebraucht werden und die sind absolut arm. Und das letzte Jahrzehnt zeigt sinkende Löhne, zeigt eine sinkende Versorgung der Arbeitslosen, die ganze Hartz-IV-Geschichte, zeigt die Entstehung eines Niedriglohnsektors, in dem Löhne bezahlt werden, von dem anerkanntermaßen die Menschen nicht leben können. Muss ich wirklich sagen, das habe ich bei Marx gelesen, wie ich so 20 bis 25 war und habe aus England, der Staat legt den Leuten, die die ganze Woche arbeiten, noch ein paar Schilling drauf, damit sie leben können. Die Unternehmer zahlen keinen Lohn, von dem man leben kann. Habe ich gedacht, ja, gibt es denn sowas? Hat es denn sowas gegeben? Na, damals hat es gegeben. Heute gibt es wieder. Heute heißt es Kombilohn. Bei uns werden Löhne bezahlt, von denen die Leute nicht leben können und der Staat legt ein paar Euro drauf, damit sie das Hartz-IV-Niveau erreichen. Also in dem Sinn muss man sagen, es findet wirklich Verelendung statt. Da gibt es mal wieder andere Phasen, wo es wieder nicht so ist. Aber die Phase, in der wir sind, da findet Verelendung statt. Also progressive Verarmung. Und dann ist es immer noch richtig, was du sagst, dass das Niveau nicht das ist von vor 150 Jahren. Gut. Entschuldigend für die Verhältnisse finde ich das nicht. Immerhin, die Leute produzieren halt den ganzen Reichtum, von dem sie einen furchtbar mickrigen Teil abkriegen. Also das zeigt ja wirklich viele Defizite auf, diese Theorie, und auch richtig meiner Meinung nach. Nur wenn man eben dann im Marxismus dann anscheinend das Ganze kaufen muss, was für Lösungsvorschläge bietet er? Wenn er nämlich nur diesen einen Lösungsvorschlag anbietet, den er dann wählt, den ja jeder aus der Schule kennt, halte ich das noch für ziemlich selber defizitär. Denn letztendlich können diese ganzen Probleme, die es gibt, die Absurditäten, die ja letztendlich, wenn diese Spirale weitergeht, was ja im Moment so danach ausschaut, dass eben die Schere immer weiter aufgeht, immer weiter bis zu eben Frustration der arbeitenden Klasse oder auf jeden Fall der, die eben auf der unteren Seite stehen, dass das dann ja dann auch nur wieder zur Frustration, zum Aufstand führen kann. Und welche anderen Lösungsvorschläge bietet er da? Du musst, ich weiß, ob das weißt oder nicht, die Frage, wo sind deine Alternativen, die kriege ich bei jedem Vortrag gestellt am Schluss. Und es gibt viele Möglichkeiten, darauf zu antworten. Ich muss nicht mit einer Antwort alle Möglichkeiten erschöpfen. Ich probiere eine und wenn sie dann nicht gefällt, probiere ich eine andere. Ich probiere mal die allererste. Der Marxismus bietet überhaupt keine Lösung. Der erklärt die Absurdität, wie du sagst. Der erklärt, dass das ja, die Mühsal der großen Masse der Bevölkerung, die immer zu arbeiten müssen, wo jeder weiß, es wäre doch gut, wenn die Arbeit weniger wäre. Jeder weiß, dass Muse auch für ihn selber dazu gehört, dass man freie Interessen entwickelt, dass man ein wenig ein kultiviertes Wesen wird. Ja, Menschen, die den ganzen Tag arbeiten, die haben dann auch am Schluss die Vergnügungen, die dazu passen. Ja, und dann schauen sie wieder runter und sagen, verrohte Jugend, Verwahrlosung. Ja, wo kommt es denn her? Eben daher, dass Menschen bloß fürs Arbeiten leben. Weil es bloß noch so eine Absurdität, ja. So, wie der Marxismus oder der Marx mit seinem Buch erklärt, wo das herkommt. Übrigens lauter Übel, die nicht bloß der exklusiv sieht. Jeder evangelische Pfarrer sagt in der Kirche, dass man mit den Armen teilen soll und dass man für die Arbeitslosen und für die dritte Welt was übrig haben soll und dass die Reichen zu reich sind, dass das schamlos ist, was die abkassieren. Die ganze bürgerliche Welt kann das, dass die Umwelt versaut wird. Der Marxismus macht bloß eins, der sagt den Grund. Und damit sagt er die Notwendigkeit dieser unschönen Wirkungen unter den gegebenen Bedingungen. Mehr nicht. Dass das der Aufruf ist, diese Bedingungen abschaffen, wird jeder vernünftige Mensch diesen Auskünften sofort selber entnehmen. Die Frage, welche Alternative bietest du an, die ist in meinem Vortrag immer schon drin gewesen. Das geht schon mit dem ersten Satz los. Der Reichtum dieser Gesellschaft besteht in Gebrauchswert und Tauschwert. Und du hast sicher rausgehört, ich bin ein Anhänger des Gebrauchswerts. Gut, dann nochmal eine Frage. Die nützlichen Dinge sollen zweckmäßig und mit dem geringsten nötigen Aufwand erzeugt werden. Den Nutzen, den jeder Arbeitende für sich aus seiner Arbeit will, der soll gesellschaftliches Prinzip der Arbeit werden. Bei uns ist es nämlich anders. Bei uns ist es so, jeder will für sich von der Arbeit leben. Aber der gesellschaftliche Prinzip seiner Arbeit ist, er muss Gewinn schaffen, der einen Kapitalvorschuss vergrößert. der gesellschaftliche, wirkliche Grund seiner Arbeit ist nicht der Grund, den er meint, warum er arbeitet. So, was will ich? Na, ich will, dass der Grund, warum alle Leute arbeiten, auch der gesellschaftliche Grund und das Prinzip ihrer Arbeit wird. Das ist leicht einzusehen. Das wirst du immer noch nicht für ein Problem halten. Ja, zum Beispiel, du hast eben das Beispiel gebracht, dass die Arbeit entwertet wird. Es ging ja darum, dass eben der eine den alten Computer hergestellt hat, der andere den neuen. Und damit ist die Arbeit des anderen, der den alten hergestellt hat, entwertet. Jetzt sagen wir mal, nehmen wir das Beispiel von den Webstühlen. Dann der, der den alten Webstuhl hat, und der, der den neuen Webstuhl hat, der, der an dem alten Webstuhl produziert, dessen Arbeit wird ja dann auch entwertet. Dem hat es aber auch seinen Beruf, wenn wir sagen, er bräuchte jetzt für diesen alten Webstuhl eine andere Qualifikation als für den neuen Webstuhl. Ist ja auch der Beruf damit entwertet. Und damit kommen wir dann automatisch. Erst einmal hat er das Gerät nicht. Da bräuchte er Zaster. Aber sagen wir auch, es geht um die Qualifikation. Und demnach ist er ja dann doch wieder in der Spirale, wo es darum geht, sich eben mit seinem Beruf und sagen wir mal, er hätte die Mittel. Ich meine, man muss ja, wenn man die Gedanken macht, muss man ja auch Gedankenexperimente wählen. Und dann nehmen wir das Gedankenexperiment, er hätte die Mittel, diesen anderen Beruf dann zu erlernen. Dann ist man ja trotzdem wieder in dieser Spirale, dass man sich an einem Markt orientiert. Nämlich darum, dass es geht, dann mit dem Erlernen eines neuen Berufes wieder dem Markt zu entsprechen. Und du hast ja eben gesagt, dass genau diese Spirale eine ist, die den Theorien oder die den Vorstellungen, die Karl Marx äußert, widersprechen. Eben diese Orientierung, dass man sich immer am Markt, dann sagen sie, man soll Informatiker werden, dann wird man Informatiker und dann wird wieder was anderes benötigt. Aber genau das ist doch auch in dem Beispiel gegeben mit dem Webstuhl. Dass sie am Markt unterstellt, zu der Zeit auch. Wenn ich ihn unterstelle, dann ist die Logik des Marktes eine ganz gewisse. Du sagst, die Arbeit am Webstuhl, am alten ist entwertet, weil die anderen den Markt kaputt gemacht haben. Jetzt muss er sich als seiner Qualifikation ja was anbieten, natürlich der Markt, wenn er das bestimmte von anderen ist. Das ist tautologisch, was du erzählst. Ja, in einem gewissen Sinne schon. Nur eben, ich meine, dass du hast gesagt, dass das eben eine der Probleme ist, die Marx auf jeden Fall verhindern will, oder die er gerne sieht, eben das Problem, dass man eben dann sich einen Beruf aneignet aufgrund des Marktwillens, eines irgendwie oberen Marktes. Du bist irgendwie, du hast dann doch die Konsequenz nicht mitgemacht. Das Gedankenexperiment, das du konstruierst, ja, beruht auf der Voraussetzung von Privateigentum und Markt. Und auf die beiden Bestimmungen, Privateigentum und Markt, dann läuft es auf genau die Welt raus, von der jetzt die Rede war. Dann ist die Produktion eine Produktion von Wert. Dann ist das Produzieren, das Hervorbringen von nützlichen Dingen, damit man am Markt wem anders möglichst viel Geld aus der Tasche zieht. Dann findet der Kampf der Produzenten und der Konsumenten, der Produzenten untereinander statt und dann und so weiter und so weiter. Dann geht es um das, wovon hier die Rede war, und das haben wir jetzt alle ziemlich schlecht gefunden. Erstmal jedenfalls. Die Auskunft. Es soll doch nicht die aufgewendete Arbeit das Maß des Reichtums sein, sondern der Nutzen, der gestiftet wird, ist das Maß des Reichtums. Dann ist der Arbeitsaufwand zu minimieren. Je weniger Arbeit nötig ist, desto besser. Nicht, dann wird es blöd, weil der Wert sinkt. Sondern je weniger Arbeit nötig ist, desto besser ist es doch. Desto mehr Disposable Time hat die Gesellschaft. Also, worum geht's? Es ging darum, die Arbeit so zu organisieren, dass der größte Nutzeffekt mit dem geringsten Aufwand zustande kommt. Das Problem, dass die Arbeit entwertet wird, gibt es überhaupt nicht, weil die Arbeit schafft gar keinen Wert. Die Arbeit schafft in der Gesellschaft, die man da herbringen muss, überhaupt nur Gebrauchswerte. Nur nützliche Dinge, keinen Wert. Die schafft nicht diese Zugriffsmacht auf Produkt anderer. Sodass es auch nicht die Sorge gibt, durch Steigerung der Produktivkraft der Arbeit könnte die Zugriffsmacht schwinden. Es geht nicht um Zugriffsmacht, es geht darum, dass man die Arbeit zweckmäßig organisiert. Das verlangt, dass man eben nicht die Arbeit zum Konkurrenzmittel um die Aneignung von Zugriffsmacht macht, sondern dass man die Arbeit als das die Quelle der Gebrauchswerte so organisiert, dass möglichst viel Gebrauchswerte mit möglichst wenig Arbeit herauskommen. Und übrigens unter dem Gesichtspunkt des Gebrauchswertes, so ein 5 Jahre alter Computer, der vor 5 Jahren eingestellt wurde, aber nicht verkauft wurde, der ist ja nicht wertlos, den kann man immer noch benutzen. Nur wenn er halt den Gewinn nicht einbringt, also im Vergleich mit einem hochproduktiven neuen Computer, da kann man ihn wirklich wegschmeißen. Dann ist die Arbeit entwertet. Aber als nützliches Ding ist es doch mal noch gut. Schau mal, die andere Ecke ist die. Dein anderes Argument. Gehen wir mal weg von dem Gedankenexperiment. Ja, dein anderes Argument war, das war alles jetzt gut und schön und die Widersprüche oder die Absurditäten sind ja zu sehen. Aber wenn man den Marxismus als Ganzen kaufen muss, dann kaufe ich lieber nicht. So war vorhin die Rede, ja? Erst einmal muss man sowieso gar nichts kaufen. Du musst ja bloß entscheiden, was du kapierst. Und wenn du das zu deinem Gedanken machst, dann ist es ja wurscht, ob es von Marx ist und was und wie viel von Marx, alles ganz unwichtig. Nur, dein Argument war, ja, aber der Marxismus, der hat doch den Ostblock geschaffen. Ja, da merkt man, da muss man jetzt zwei Sachen unterscheiden. Man könnte, wenn du nämlich die Gedanken mitmachst und sagst, stimmt, das sind Absurditäten und die Absurditäten haben ihren Grund nicht in der Natur, die man nicht ändern kann, sondern die haben ihren Grund in ökonomischen und politischen Machtverhältnissen, Eigentumsordnung. Wenn du den Gedanken mitmachst, dann ist die Frage, kann man das eigentlich auch anders organisieren? Die ist schon beantwortet. Natürlich kann man das anders organisieren. Wenn offensichtlich das, was hier schlecht gefunden wird, seinen Grund nicht in Natur und in Unabänderbarem hat, na, dann kann man es natürlich anders organisieren. Dann, das ist eine Selbstverständlichkeit. Dann ist der Gedanke, aber der Stalin hat es in einer Weise organisiert, die mag ich nicht. Der hat einfach damit nichts zu tun. Da müsste man ein neues Studium beginnen, wenn man das wirklich wissen will, und sagen, was hat der Stalin eigentlich wirklich organisiert? Was haben die wirklich gemacht? Und dann könnte man sagen, jetzt weiß ich, was bei denen krumm war oder verkehrt oder übel. Aber das tut ja keiner, der so redet. Man verweist nach drüben und sagt, das könnte doch eine Wirkung des Marxismus gewesen sein, kümmert sich weiter gar nicht drum, was es genau ist, und hat dann seine Zweifel in, ja, das will ich nicht einkaufen, dann bleiben wir lieber beim Kapitalismus, der existiert wenigstens schon mal. Es war ganz nett, dass Sie das jetzt anführen, ja. Aber da muss ich sagen, verstellen Sie mir was Falsches. Okay. Denn ich hatte jetzt im letzten Semester ein Seminar zum Stalinismus und ich sage nicht, dass der Marxismus zwangsläufig dazu führt, weil das nämlich eine komplett andere Qualität hat. Das ist nur eine Realisation, die leider etwas falsch gelaufen ist. Ja? Ich finde ja auch, es ist ja auch wirklich interessant, es gibt ja vielleicht eine Realisation, in der diese Möglichkeit praktikabel ist. Nur mich wundert es eben, dass diese Realisation des Marxismus ist. Wo ist denn das her? Also letztendlich ist es so, dass ja jetzt, man kann das nicht mehr von der Hand weisen, dass eben der Stalinismus keine Bewegung von unten ist, sondern eher von oben her. Und das hat damit gar nichts zu tun, du hast was behauptet. Es ist eine Realisation des Marxismus. Ich wollte nicht nur wissen, wo ist denn das her? Ja, weil letztendlich die Grundideen, Grundideologien, die dann eben da 1918, 1919 da formuliert wurden, ja, die haben sich eben am marxistischen Theorien orientiert, der Leninismus. Wo ist das her? Ja, aber Leute, ich bin nicht. Ich bin aber. Die alten Sozialisten haben überhaupt nicht kapiert, was der Markt schrieb. Tut mir leid, also ich kann. Ich bin aber. Leute, ich bin dafür, nicht das zu diskutieren, weil. Da müsste man einmal ein bisschen Stoff auspacken, da müsste man wirklich drüber reden. Und was käme eigentlich im allerbesten Fall raus? Im allerbesten Fall käme raus. Das war eine ziemlich dumme Konstruktion, eine dumme Weise zu meinen, den Kapitalismus zu überwinden. So, das käme dann raus. Aber es taugt für uns alles insgesamt gar nichts. Ich wollte ja auch keine Unterstellungen machen. Gehen wir nochmal zurück zu dem Punkt von vorhin. Das Argument von dir war, das ist ja mit den Widersprüchen und mit den Absurditäten ist ja alles gut und schön, aber den Marxismus als Ganzen willst du damit nicht kaufen. So, und was soll überhaupt die Botschaft? Jetzt habe ich gedacht, du meinst, jetzt verweist du auf Ostblock und so weiter, jetzt sagst du, das alles so willst du nicht gemacht haben. Das war, sollte nicht das Argument gewesen sein. Okay, war es eben nicht das Argument. Was war es denn eigentlich? Mir ging es darum, ich dachte eben eigentlich, das ist halt jetzt leider nur, da bin ich selber nicht so für, mein Schulwissen, dass eben dann auch in der Marx'schen Theorie eben dann diese Abwärtsspirale zu einer Frustration geführt hat, die dann eben in diesen Klassenkampf, in den Klassenkampf mündet und dann letztlich auch in den endgültigen Klassenkampf. Das ist jetzt leider mein vielleicht nicht ganz vollständiges Schulwissen. Und das meinte ich mit dem Marxismus eben ganz kaufen, dass eben dann dieser Gedanke eben da auch noch dann einfach die Schlussfolgerung ist. Die Bildungsthese pro Porto ist nicht schwachsinnig, weil die marxistische Prophezeiung, dass alles zusammenbrechen wird, dass man vielleicht auch ein Staatsmonopolismus, also nur ein großes Unternehmen übrig bleibt, das hat sich in der Realität nicht gezeigt, meistens genau, wenn ich es richtig verstanden habe. Ob man von Marx in der gesamten Theorie die Verelendungstheorie nach 200 Jahren mit empirischer Erfahrung nicht verwerfen kann, weil es nicht eingetroffen ist, wie er gesagt hat. Oder ist ein anderes Argument. Oder ist das dasselbe? Nee, geht schon, glaube ich, in eine andere Richtung. Gut, ich habe ja vorhin schon gesagt, es kommt doch zur Kritik der Verhältnisse überhaupt nicht darauf an, dass man eine Progression des Elends behauptet. Es reicht doch schon Armut. Es reicht doch schon, dass die Menschen immer zu bloß arbeiten. Man muss doch gar nicht unbedingt sagen, und sie arbeiten immer mehr und haben immer weniger. Von dem Reichtum, den sie schaffen, haben sie sicher immer weniger. Aber das kann in der absoluten Lage durchaus als stabile Lage der Arbeiterklasse, also als stabile Reallöhne erscheinen. Aber bitte, das ist so, das wird zu dem Verelendungstheorie-Thema. Wobei ich das insgesamt auch noch ein bisschen eigentümlich finde, ausgerechnet in einem Jahrzehnt, wo so offensichtlich Verelendung vorliegt, sagen, können wir nicht endlich mal die falsche Theorie ad acta legen, dass die Leute immer ärmer werden. Im Augenblick werden sie gerade immer ärmer. Also gerade jetzt finde ich den Impetus nicht angemessen. Aber auch das ist mir gar nicht so wichtig. Es kommt gar nicht so drauf an. Die Kritik der Verhältnisse ist doch fertig oder die ist doch absolut ausreichend. Wenn ich Elend sage, ohne dass ich immer mehr Elend sage. Aber jetzt nochmal zu dem Argument mit dem Klassenkampf von dir. Das gefällt mir aus folgendem Grund nicht. Also ich versuche mal überhaupt zu referieren, wie ich den Gedanken verstehe. Du sagst, ja, und der Marx hat dann gesagt, wenn dann die Leute immer zu arbeiten und nicht viel kriegen, dann steigt deren Frustration und dann machen sie am Schluss einen Aufstand und das heißt Klassenkampf und das willst du jedenfalls nicht mit unterschrieben haben. So etwa. Ja, das würde ich jetzt mal sagen. Gut. Da muss ich mal sagen, in der letzten Rede, das willst du nicht unterschrieben haben, dann nimmst du einen eigentümlichen Standpunkt ein, nämlich wie wenn du den Standpunkt dieser Ordnung einnehmen würdest. Wenn du sagen würdest, um Gottes Willen, dann machen ja womöglich welche an Klassenkampf. Du hast es nicht so rum mit aufgefasst, wie ich es ein bisschen gemeint habe, nämlich, schau mal, das ist die Lage derer, die arbeiten. In der Rolle ist der arbeitende Mensch in unserer Gesellschaft gefragt, als Profitquelle. Und deswegen wird er so und so behandelt. Er soll Wert schaffen, und zwar Wert in anderer Hand. Wann alles reden von heute Abend. Bei dem möchte ich sagen, der hat doch allen Grund zum Klassenkampf. Der hat doch allen Grund, diese Ordnung umzustürzen. Und ich möchte aktiv sein darin, den Leuten, die diesen Grund haben, aber ihn selber noch gar nicht so sehen, ich möchte darin aktiv sein, den Leuten die Sicht, die Augen mit zu öffnen, dass sie das sehen, dass sie Klassenkampf nötig haben. Dass sie diese Ordnung umstürzen wollen und müssen, wenn sich für sie was ändern soll. Du sagst, um Gottes Willen, da machen welche womöglich einen Aufstand. Also, wenn du diese Urteile mitmachst, wenn du die Diagnose mitmachst, das ist die Rolle der Arbeitenden hier, dann kannst du doch nicht sagen, um Gottes Willen, womöglich stinkt es denen irgendwann. Da musst du doch sagen, na dann, die Rolle gehört beseitigt. Die Rolle, die die spielen, mit der kann man sich doch nicht anfreunden. Aber dann dürfen wir sich nicht auf die Seite derer stellen, die sagen, aber vor einem Aufstand täte ich mich fürchten. Oder vor einem Aufstand, den täte ich für ja, quasi das größte vorstellbare Unglück halten. Ja, Aufstand ist dringend nötig, ist die Auskunft, die aus dem folgt. Die Frage, ich habe jetzt von Ihrem Lösungsvorschlag, den Sie so ein bisschen angedeutet haben, ungefähr gekriegt, dass es besser wäre, wenn der Arbeiter so viel produziert, wie für ihn selbst nützlich ist. Und seinesgleichen. Für sich selbst und seinesgleichen. Da würde mich interessieren, wer bestimmt genau, was für ihn nützlich ist. Also wer bestimmt, was für mich nützlich ist und was für seinesgleichen nützlich ist. Du. Ich sage ja nicht, geheim. Reicht noch weiter. Doch. Wäre das nicht Reichtum? Das wäre doch Reichtum, wenn wir sagen, du gehst jetzt, weil du hast das Beste und das befriedigt an deinen Gütern. Du sagst, du kannst heimgehen, du hast niemand, der sagt, du musst länger bleiben. Das wäre für mich Reichtum. Also ich habe jetzt ein bisschen Probleme noch damit, okay, ich kann verstehen, Reichtum in der heutigen Form, wie er heute betrachtet wird oder definiert wird, den gibt es unter Marx und wird das überhaupt so verwendet, das Wort, kann man überhaupt so darstellen. Für mich wäre Reichtum, ich bleibe heute nicht in der Fabrik und ich gehe jetzt nach Hause und ich lese ein leichtes Film für jede Tageszeit. Ist nicht das eigentliche Problem auch, wenn man sagt, man macht einen Aufstand oder man reagiert gegen diese Gesellschaft, ist nicht das eigentliche Problem des Individuum allein, der Egoismus, dass man sagt, man will besser sein. Ich kann heute jeden Arbeitslosen zu einem Unternehmer machen und den an die oberste Stelle setzen. Nach zwei Tagen wird der genauso denken wie der Unternehmer vorher. Das ist das eigentliche Problem, sollte man nicht schauen, dass die Leute sich darüber klar werden und sich da selbst verändern, für sich erstmal, dass man dann vielleicht schaut, dass man die Gesellschaft verändern kann. Muss das nicht bei einem selbst anfangen, die Gesellschaft zu verändern. Wie definiert Marx Reichtum? Also ich habe auch nur so aufgepasst, dass es viel sehr materiell ist. Ja. So ist es ja. Aber man kann ja auch theoretisch in anderen Dingen irgendwie Reichtum betreiben. Ja, wir meinen wohl materiell. Nein, im Sinne von, nicht von Geld, sondern im Sinne von Dingen, die man. Also Wertschätzung, andere Menschen, ja, Autos, Klaviere, alles, was man irgendwie benutzen kann. Und muss auch wieder in die Grenze rumgehen, weil er sagt, das reicht nicht. Kann nicht 10 Jeans am Tag essen. Ihr müsst mal so sehen, Reichtum, Reichtum auf dem Feld der materiellen Produktion, und über das wird hier geredet, ist was Materielles. Natürlich, Reichtum einer Gesellschaft besteht in gut gebauten Häusern, in guten Verkehrsmitteln, in einer guten Infrastruktur und darin, dass man für all das nicht sehr viel arbeiten muss, jedenfalls nicht mehr als dafür nötig. Das ist eine vernünftige Definition von Reichtum einer Gesellschaft. Und da kann man immer sagen, ich habe eine spirituelle Vorstellung von Reichtum oder ich habe künstlerischen Reichtum im Auge. Mag alles sein, gut und schön. Das macht man halt dann in der Zeit, in der Disposable Time, die es dann gibt. Aber was die materielle Produktion betrifft, da heißt Reichtum, dass alles vorhanden ist, was man so braucht und haben will. Und davon kann man nicht runter. Also das ist aber auch gar keine so eine geheimnisvolle Definition von Reichtum. Gut, mit Geld muss das nichts zu tun haben. Hat es nichts zu tun, vernünftigerweise. Hier hat es halt mit Geld zu tun. Das war jetzt zu deinem Argument Reichtum materiell. Ich weiß nicht, hast du noch was gesagt gehabt? Nein. Nein, dann ist jetzt dein Argument gerade, ja. Da bin ich ein bisschen hilflos gewesen beim Antworten, weil ich den Eindruck hatte, da ist unglaublich viel auf einmal gesagt gewesen. Der erste Satz war, reich würdest du definieren, ist, wenn ich einfach von der Arbeit weglaufen kann und weil es mir heute gerade in den Sinn kommt, nichts tue. War der erste Satz. Der zweite Satz ich weiß gar nicht, ob ich alle Sätze habe, war, das Blöde heutzutage ist, jeder Arbeitslose, wenn es den in den Chefposten in einer Fabrik setzt, denkt in zwei Tagen so wie der Kapitalist heute. Ich weiß nicht, wie das Erste mit dem Zweiten zu tun hat. Und das Dritte war, sollte man beim Verändern der Welt nicht mit sich selber anfangen. Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, wie das Dritte mit dem Zweiten und dem Ersten zu tun hat. Dass man schauen könnte, dass man sicher gehen sollte, dass wenn man an die Stelle gesetzt wird, dass man nicht so handeln würde. Kann man sich selbst so verändern, dass wenn man Unternehmenschef ist, dass man dann nicht so handelt? Ja, klar, Sie müssen gar nicht die Frage stellen, Unternehmenschef zu werden. Vielleicht, ja, logisch. Eine Fassung. Aber würde jemand das ausschlagen? Oder ja, klar, es würde viel ausschlagen, ja. Aber ist nicht immer noch so ein Grundsatz in uns Menschen, dass wir sagen, wir sind dem anderen neidisch und dann nachfragen? Und ich glaube, da, in diesem geringsten Teil in uns, da liegt halt eher das Problem. Ach stimmt, das war ja noch. Damit kann ich auch wirklich zustimmen, aber vielleicht kommt es auch mehr daraus, aber ich finde, da ist das größte Problem. Aber du legst dir deinen zweiten Satz bei der Aussage selber mal mit ernst. Das sagst du nämlich, wenn der Unternehmenschef wäre. Und da lautet die Aussage, wenn er der Funktionsträger des Zwecks wird, von dem wir die ganze Zeit geredet haben, nämlich Geld zu produzieren. Wenn du diesen Posten machst, dann musst du diesen Posten machen, nämlich Geld vermehrt, sonst gibt es das Unternehmen, die 0,1 nämlich nicht mehr. Dann ist er nicht mehr Unternehmenschef. Aber man macht es ja nicht daraus, weil man jemandem helfen will, man macht es ja das, weil man sagt, man will sich selber profitieren davon. Ist aber doch erstmal egal, ohne dass er das Zweck des Unternehmens exekutiert. Wenn er sagen würde, ich mache einen Unternehmenschef, der nicht Geld verdienen will. In einer Woche ist er kein Unternehmenschef, der was im Unternehmen korrekt ist. Dessen Zweck besteht nicht gar nicht, sondern. Also konnte er sich bloß so schöne Einführungen machen. Wenn der Zweck gesellschaftlich bestimmt ist, wir gehen nicht aus. Und zwar weder als Arbeitsloser noch als Chef. Dummerweise. Im einen Fall ist er ein Arsch geschnitten, im anderen Fall muss er die Zweck gegen andere durchsetzen. Naja, dafür hat er vielleicht auch nicht mehr Geld. Aber nur wenn er das tut. Insgesamt schiebst du die Frage auf eine Ebene. Wo ich sie überhaupt nicht ansiedeln würde. Du schiebst sie auf die Ebene, in dieser Gesellschaft würde doch jeder jede Drecksrolle übernehmen, wenn man sie ihm anbietet. Und es liegt quer zu dem Ganzen, wie ich reden will. Ich will sagen, diese Rollen dürfen es nicht mehr geben. Und ich will überhaupt nicht, ich halte es nicht für ein Ziel, auf das man hinarbeiten sollte, dass man die Menschen so verändert, dass sie die Rollen, die es weiterhin geben soll, aus Verzichtsbereitschaft ausschlagen. Also arbeiten die Leute nicht darauf hin, solche Rollen zu bilden? Nein. Das ist alles sehr objektiv. Das ist mit dem Eigentum und mit der Ordnung. Und verloren, ja. Das ist traurig, ja. Aber nein, das kommt, dass du deinen Glauben verloren hast, kommt vom Inhalt deines Glaubens. Du verstehst, oder du hast vieles von dem, was ich jetzt heute erläutert habe, versucht habe zu erläutern und was ich total ökonomisch gemeint habe. Von vieles verstehst du entlang der Alternative Altruismus, Egoismus. Im Sinn von, denkt der Mensch an sich, will er bloß seinen Vorteil oder denkt er an die anderen und hat was übrig für die Notleidenden und so weiter. Und vieles von dem, was ich gesagt habe, trägst du auf der Schablone Altruismus oder Egoismus ab. Und da sage ich, das solltest du nicht tun. Ich rede nicht von Altruismus und Egoismus, ich rede nicht von moralischem Verhalten und unmoralischem Verhalten, sondern ich rede von ökonomischen Notwendigkeiten, die auf Basis einer Ordnung mal eingerichtet sind. Auf Basis der Ordnung des Eigentums, fangen wir mal gleich damit an, ist das Eigeninteresse, das jeder Mensch selbstverständlich hat, er will sich was Gutes tun. Er hat seine Interessen, seine Zwecke. auf Basis der Ordnung des Eigentums und nur auf der ist das Eigeninteresse im Gegensatz zum Interesse des anderen. Davon war vorhin die Rede. Jeder produziert aber für fremdes Bedürfnis, aber nicht um fremdes Bedürfnis zu befriedigen, sondern um fremdes Bedürfnis auszunutzen, anderen Geld aus der Tasche zu ziehen. Das tut er, weil er Eigentümer ist. Er muss ja an dieses Geld, an diesen das allgemeine Zugriffsmittel für alle Bedürfnisse, er muss ja an das rankommen. In dieser Gesellschaft ist das Eigeninteresse nicht, weil es Eigeninteresse ist, sondern weil es Privateigentümerinteresse ist. Feindselig gegen andere. Und deswegen gibt es in dieser Gesellschaft die ewige Sehnsucht, die Menschen möchten doch lieber nicht an sich, sondern lieber an die anderen denken. Und die ewige Erfahrung, sie tun es nicht. Meine Kritik besteht nicht drin, zu sagen, Leute, ihr denkt an euch anstatt an die anderen, sondern meine Kritik ist, Leute, ihr denkt an euch und zwar schlecht. Die Aufforderung heißt nicht, hört auf egoistisch zu sein, sondern die Aufforderung heißt, macht euch klar, was eure vernünftigen Eigeninteressen sind. Und die stünden dann auch nicht in einem notwendigen Gegensatz zum anderen. Also jetzt denk mal nochmal, wenn du Lohnarbeiter bist und für einen Unternehmer arbeitest, der Unternehmer hat den Zweck, Gewinn zu machen auf den Kapitalvorschuss, den er vorstreckt. Bei dem ist das Interesse zum Lohnarbeiter notwendig antagonistisch, notwendig im Gegensatz. Was er aus dem Arbeiter rausholt, nimmt er dem weg, umgekehrt, umgekehrt. Was der Arbeiter sich sichert, verweigert er dem Unternehmer als gewinnbringend, gewinnbringende Leistung. Da stehen die Interessen notwendigerweise in einem Gegensatz. Das ist nicht notwendigerweise immer so. Wenn du in einer Wohngemeinschaft mit anderen zusammenwohnst zum Beispiel und ihr einigt euch drüber, der eine spült ab, der andere kehrt die Treppe, da ist in dem Sinn kein Gegensatz. Du nutzt den anderen nicht aus, der andere nutzt dich nicht aus. Du kannst es aber auch nicht sagen, als ihr seid beide furchtbar altruistisch. Ihr spart euch beide Arbeit, indem ihr euch die Arbeit teilt. Also es geht nicht um die Alternative an sich denken oder an andere denken. Die Alternative ist selber eine Alternative, die gehört zur kapitalistischen Eigentumswelt. Sondern es geht darum zu sehen, dass man das Eigeninteresse auf eine denkbare schlechte Weise verfolgt. Jedenfalls, wenn man in der Rolle des abhängig Beschäftigten ist. Dass man sein Eigeninteresse in einer sehr schlechten Rolle verfolgt, wenn man ein furchtbar kleinlicher und nickeliger und eigensüchtiger Lohnarbeiter ist. Also nicht kein Aufruf zum Altruismus. Deswegen auch nicht das Problem, man müsste erstmal die Menschen ändern. Ja, das probiert Jesus Christus, also das probiert das Christentum schon seit 2000 Jahren. Die Menschen ändern. Naja, ihnen Altruismus angewöhnen und Egoismus abgewöhnen. Das machen die schon lang. Das ist aber nicht das, was ich meine. Ich meine, die Mittel, auf die sich die Interessen richten, geben den Interessen ihren Gehalt. Und diese Mittel sind von Übel. Und wenn man sich davon befreien will, muss man diese Ordnung, in der man auf diese Mittel verwiesen ist, kippen. Machen wir Schluss für heute, ja? Es ist spät genug. Ich kann noch eines sagen. Das war jetzt eine Perspektive aus dem Kapital. Ja, dieses Buch bietet in ähnlich spannender Weise viele, viele andere Fragen auch noch. Über was der Lohn ist, was die Bezahlung für Lohn ist, woraus das Kapital in letzter Instanz besteht und lauter solche Fragen. Es lohnt sich, dieses Buch durchzuarbeiten und dem einmal ein Jahr oder länger zu widmen, indem er jede Woche ein Kapitel liest und ein Kapitel mit anderen diskutiert und sich gegenseitig das Verständnis erarbeitet. Das ist, ganz einfach ist es nicht, aber so furchtbar schwer ist es auch wieder nicht. Aber dann hat man eine ganze Menge über, wie die Welt hier funktioniert, kapiert. Also ich will das empfehlen und wenn hier so ein Lesekreis zusammenkommt, wäre das schon mal was. unser Vorschlag wäre, wer jetzt Interesse gefunden hat, weil sich das Buch ja zum einen lohnt, neben der Analyse und der Kritik am Kapitalismus, auf der anderen Seite aber auch nicht ganz leicht ist, dass man sich zusammenfindet. Und wir würden unseren regulären Termin am nächsten Montag anbieten, um einen Lesekreis einfach zu starten, wo wir dann zum einen die Form finden und die Zeiten und auch schon ein bisschen das, was heute besprochen wurde, das erste Kapitel dann schon zusammen lesen. Dann muss man bis dahin noch nichts gelesen haben, sondern wir lesen dann zusammen erstmal was und dann können wir gucken, ob es uns die alle zwei Wochen trifft. Das wäre am Montag um 20 Uhr in Uhr. Falls ihr euch eingetragen habt, die Liste oder es noch macht, dann kann man sich da, schickt auch noch eine E-Mail dazu. Und wenn es genug in den Interessenten gibt, dann machen wir das regelmäßig und machen uns schlau, was da an der Halte herauszufinden ist. Okay, jetzt können wir jetzt gleich noch einen kleinen Kreis ein bisschen weiter diskutieren oder ein bisschen sprechen. So, hier ist das Wirtshaus hier. Man kann hier sitzen bleiben, ja? Ja, okay. Das ist genau so. Schalten wir mal das Mikrofon. Ich habe einen Papier oder so. Und dann